Kansas, ein Bundesland im Süden der Vereinigten Staaten, war zu Beginn des vorigen Jahrhunderts noch dünn besiedelt. Wo es aber schon urbar gemacht war, hatten die Farmer in ihren festen Blockhäusern so viel Acker und Weideland um sich, dass ein Freundesbesuch beim nächsten Nachbarn stets noch einen Ritt mit dem Pferde bedeutete. Doch gab es damals auch Besuch von ganz anderer Art, den sie allmählich mehr fürchteten als einst die Raubzüge der Indianer. Es waren die Pferdediebe, die ihnen bei Nacht ganze Rudel ihres kostbarsten Besitzes von den Koppeln stahlen. Da sie dabei auch vor Mord nicht zurückschreckten, wurden sie allmählich zu einer solchen Heimsuchung, dass die Siedler sich zur Abwehr in Bünden zusammenschlossen. Sie nannten sich Regulatoren und vollzogen unbarmherzig Gericht an den Ertappten. Denn die Behörden allein vermochten, das unabsehbare Land gegen das Übel nicht zu schützen. Es war eine ungesetzmäßige Gerichtsbarkeit, die sie ausübten. Doch hielten sie sich im Allgemeinen dabei an die Verfahrensweise der ordentlichen Rechtspflege. Von den Plagegeistern, denen die Regulatoren auch in der Siedlung am Fluss La Fave immer noch nicht auf die Spur gekommen waren, hatten sich eines Morgens ihrer vier in einem Waldversteck gar nicht weit davon zusammengestellt. Wenn ich dir da so sitzen sehe, Mackie Rawson oder wie du wirklich heißt, mit deinem piekfeinen blauen Rock und richtig so einem schwarzen Duckmäuserhut, weißt du, wo ich da immer bloß an denken muss, du ihm Herrn geliebter Ziegenbart? Bruder Cotty, du sollst den Namen deines Gottes nicht unnützlich gebrauchen oder du redest dir sein Strafgericht auf dein sündiges Haupt. Selber sündiges Haupt, du Wolf im Schafspelz. Aber dein Gesäusel sparst du dir für deine Betschwester bei die Siedler drüben. Naja, nur Übung macht Meister Cotty, hm? Ja, der bist du. Wenn ich nur beispielsweise der Sheriff wäre von Big Rock, auf so eine Idee käme ich niemals nicht. Was für eine Idee? Naja, dass ein Prediger von den Methodisten oder wie die heißen und immer auf Draht mit Chorälen singen und beten, dass so einer es klammheimlich mit die Pferdediebe hält. Was sagst du, Spund? Wenn du auch mal noch ein richtiger Grünschnabel bist. Ich sage, wir sollten besser nicht so laut reden hier. Kommt mir so vor, als streicht da einer rum. Was gehört, Junge? Nee, aber dem sein Köter da hat eben die Ohren gespitzt. Du lass deine Pistole stecken, Mackie. Kennst doch meinen alten Deik. Ein Ohr gespitzt, aber nicht zwei. Dann hat er bloß einen Bock im Wind. Oder einen Truthahn. No? Was habe ich gesagt? Brav, alter Deik. Ich dachte schon, diese verdammte Rotraut treibt sich wieder hier herum. Asawoho, meinst du? Meine ich, der muss weg. Hält es mit den Regulatoren, die Schnüffelnase. Ja, dann solltest du dir wohl nicht lange genieren, Mickey. Bist du gerade der Richtige für sowas, du gediegener Seele. Für mich ein Geschäft wie jedes andere auch. Hauptsache, es bringt uns gehörig was ein. Hauptsache, dass dir nicht doch mal einer auf die Schliche kommt. Erst mal beweisen, Cotty. Für dich hat der Sheriff in Big Rock jetzt den Haftbefehl in der Tasche. So? Weißt du das genau? Ja, hab ihn selber gesehen. Mord, Straßenraub, Bandenüberfall. Na, dann ist es ja wohl höchste Zeit, dass ich aus dieser Gegend verdufte. Cotty, es wird hier geblieben. Geschworen ist geschworen und Verein ist Verein, klar? Kick mich bloß nicht so an. Bin mit einer Gewehrmündung, kann ich gar nicht haben. Erstmal unser neues Geschäft, kapiert? Dann kannst du meinetwegen abhauen. 8 Gäule hat Rush im Visier. Das sind $300 für jeden von uns auf die Hand. Ja, bloß, dass er kein bisschen Eile damit hat. Schon 3 Stunden warten wir hier auf ihn. Oder es hat ihm einer so eine nette kleine Kugel... Ach was, Quatsch nicht. Unser Rush hat noch jedes Mal zuerst geschossen. Ruhig, ganz ruhig. Spitzt jetzt beide Ohren, das Vieh. Siehst doch, wie er wedelt dabei. Den kann es bloß einer sein, da in die Nähe. Ah, schon da. Hallo, Rush. Den Rush, den lasst euch ja nicht mehr herausrutschen. Kommt an ein falsches Ohr, nicht zappel am nächsten Baum. Aber den lasse ich mitzappeln, der mich so dämlich hingehängt hat. Nein, komm. Langsam. Richtige, hier. Gemütliche Unterhaltung ist das ja wieder. Ich heiße Ted Johnson aus Alabama. Aber nun endgültig. Ein für alle Mal. Also, was ist nun mit unserem Golden Ted Johnson? Ich muss nämlich in die Siedlung zurück. 8 Stuten für uns, Mackie. Glatt und prall. Und ein Hengst dazu. Die laufen ihm nach wie die Schafe ihrem Leitdamel. Da kann überhaupt nichts schiefgehen. Dieser Johnson lebte schon geraume Zeit als Jäger und Fallensteller in einer Blockhütte unweit der Siedlung. Auch er war einer von jenen Banditen, denen die Regulatoren bisher nicht auf die Schliche gekommen waren. So wenig wie dem falschen Prediger. Nun hat in diesen Tagen ein Müller seine Rosse auf eine entfernte Koppel verbracht, auf der von der Mühle aus höchstens am Tage einmal Nachschau gehalten wurde. Darauf gründete sich Johnsons Plan, sich in der nächsten günstigen Nacht dieser bequemen Beute zu bemächtigen. Er wurde einstimmig gebilligt. Und McRosen schwang sich in den Sattel. Cotty spähte ihm nach, wie er unter den Bäumen verschwand. Dann spuckte er seinen Tabaksaft aus. Auch Spund war derweil in entgegengesetzter Richtung davongetrabt. Scheint dir etwas nicht zu gefallen an unserem Seelsorger, Cotty? Nee, ist ein Feigling, der Kerl. Mackie Rawson? Da kenne ich ihn besser, Cotty. Kannte ihn auch nicht von die Seite, Teddy. Sieh mal, da war ich nun neulich in die Siedlung, weil da so ein fahrender Händler Pulver zu verkaufen hatte. Na und wer kommt da des Weges? Dieser gottverdammte Heat. Weiß ja, dass der nur der Chef von dieser Regulatoren ist. Ja, mit dem habe ich eine alte Rechnung. Ja, dem wird er ja wohl nicht lange mehr leben. Kann mich bloß lieb sein. Na, jedenfalls war er auch da wegen Pulver, nicht wahr? Mhm. Und wer kommt da nun gerade aus dem alten Robert sein Haus? Unser Mackie Rawson, nicht wahr? Kann mir schon was denken, Cotty. Nur alles der Reihe nach, lass dir mal erzählen. Also, das ging so. Schönen guten Tag, Mr. Heat. Ein gesegneter Gottesmorgen, nicht wahr? Cotty, da winselt doch irgendwo so ein Köter. Köter ist da keiner, Mr. Heat. Es war schon lange mein Herzenswunsch, Sie einmal wiederzusehen, lieber Bruder Heat. Meiner nicht, du verdammter Heuchler. Mr. Heat, Sie sollten dem Schöpfer Himmels und der Erden lieber Dank sagen für den prangenden Tag. Anstatt einen Ehrenmann, der... Halt die Fresse mit deinem Ehrenmann, du Seelenverkäufer! Mr. Heat, ich komme gerade aus einer besonders gesegneten Betstunde. Darum verzeih ich doppelt gern ihre bösen Reden. Liebet eure Feinde und tut wohl denen, die euch hassen, hat der Herr uns Sündern allzumal befohlen. Eine Backe hinhalten und dann gleich die andere, was? Außerdem sind sie gar nicht mein Feind, Bruder Heat. Was soll das nur wieder? Vielleicht könnte ich Ihnen eines Tages mit meinen schwachen Kräften einen großen Dienst erweisen. Aber nicht mit deinem Bußgesang. Vielleicht auf andere Weise. Nehmen Sie meine Hand drauf, Bruder Heat. Nee, meine ist mir zu sauber. Nun, wie Sie wollen. Jedenfalls wünsche ich Ihnen noch weiterhin einen gesegneten Tag. Leck mich doch, du Affe. Na, Teddy? Oh, ich hätte diesem Heat auf der Stelle das Messer durch und durch gerannt. War doch ein starkes Stück, auch für eine Whiskypuddel. Aber dieser Feigling schwenkt nur seinen Hut und haut ab. Cotty, nun denk doch mal ein bisschen nach, alter Fährtenleser. Wenn er schon den Seelenhirten mimt, dann darf er keinen Augenblick aus der Rolle fallen, sonst hat er schon verspielt. Ist ja was dran. Außerdem, wie ich unseren Mackie kenne, wird es ihm schon heimzahlen. Wir sitzen besser auf jetzt. Ich habe hier kein gutes Gefühl mehr. Eine Viertelstunde war vergangen, als sich lautlos die Büsche teilten. Eine dunkle Gestalt trat vorsichtig nach allen Seiten spähend auf die Lichtung heraus. Es war eine Rothaut, halb wie ein Weißer und halb wie ein Indianer gekleidet. Um den Hals trug er eine silberne Platte, in die ein Pfeil graviert war. Es war das Zeichen seines Beinamens, gefiederter Pfeil. Die Augen auf den Boden geheftet, prüfte er genau die Spuren, die nach allen Seiten von hier fortführten. Dann verschwand er ohne einen Laut, wie er gekommen war. Ein paar Stunden danach ging die Betstunde in der Siedlung ihrem Ende zu. Sie fand im Hause eines Farmers namens Roberts statt, dessen Frau eine besonders gläubige Anhängerin des Predigers gewesen war. Ihr Mann saß ein Stück abseits auf einer Rasenbank neben sich, einen hochgewachsenen jungen Mann in der Kleidung eines Waldläufers. Nichts da, bester Billy Brown. Endlich mal wieder hereingeschneit in unser schönes Arkansas und schon will er wieder fort. Ich wohne schon 7 Wochen bei meinem Onkel hier. Na, der gute Harper wird dich ebenso wenig wieder fortlassen wie alle. Was willst du überhaupt in Texas? Unseren Leuten helfen, gegen diese Dagos von Mexikanern. Lass du besser bleiben. Man hört von so allerhand Gesindel, dass er mitmischt. Auf beiden Seiten, Bill. Ich werde mich auch damit abfinden, Mr. Roberts. Was heißt auch? Naja, nun, wie es so geht. Stern und wieder Unstern steht nicht in unserer Macht. Hier heißt es Stern, Bill. Ein guter Stern über unserem Haus. Will es jedenfalls hoffen. Unser Marion wird über 2 Wochen Hochzeit halten. Mr. Rosen, jawohl. Ein frommer Ehrenmann, wie mir vorkommt. Man kann Ihnen nur Glück wünschen. Ach, unter uns, Billy, Ihre Mama, die war nicht so ganz unschuldig an der Geschichte. Ein Gottesmann, Ihr Schwiegersohn. Lässt sich denken. Sie ist ihr Leben lang der Eifrigste in der Gemeinde gewesen. Naja, und unser Marion war ja immer eine gehorsame Tochter. Unter uns gesagt, mein Fall ist der Mann eigentlich nicht. Bill, wie wär's, wenn du den Brautführer für Marion machtest? Aha, da kommt sie schon aus dem Haus. Sieh einer an. Da bist du ja, Bill. Weißt du, was ich den ganzen Tag gedacht habe? Kann ich nicht wissen, Marion. Ich habe gedacht, dass ich dich heute noch einmal sehen würde. Na, hoffentlich nicht auch in der Betstunde, mein Töchterchen. Nein, darum bin ich ja hinaus, Dad. Ich hörte einen Gaul hinter dem Haus und da dachte ich, vielleicht reitet der schon wieder fort und ich habe ihm ja noch nicht einmal guten Tag gesagt. Nett von dir, Marion. Hoffentlich hat dein Bräutigam nichts dagegen. Nein, er denkt nur Gutes von dir. Wirklich, Bill. Inzwischen leerte sich das Haus von den Besuchern der Betstunde. Einige gesellten sich mit ihren Frauen zu Billy Brown und Roberts mit seiner Tochter, während andere auf dem langen Tisch eine Kaffeetafel deckten. Auch Mr. Harper, der Onkel von Bill Brown, hatte sich inzwischen eingestellt. Abgemacht, Roberts, alter Freund. Übermorgen früh geht's auf die Bärenjagd. Der gefiederte Pfeil hat einen Mordskerl für uns ausgemacht. Und Sie wollen wirklich schon fort, Mr. Brown, wie man hört? Wir könnten nämlich Leute wie Sie gut brauchen. Pferdediebe, wo man hinhört. Unser Heat wird Ihnen das Handwerk schon legen. Gerade der richtige Mann mit seinen Regulatoren. Na, was sage ich? Das sind die Teufel, die ich gerne an die Wand male. Die Regulatoren hatten für diesen Tag eine Versammlung auf der großen Lichtung nicht weit von Roberts Haus ausgeschrieben. Nicht lange, so waren sie dorthin eingeschwenkt, um die Pferde anzuhalftern. Dann erschien Heat mit einigen seiner Kameraden an der Kaffeetafel. Hallo, Ladies, hallo, Gentlemen. Hallo, Mr. Heat, willkommen. Sieh einer an, auch Mr. Brown. Besonders erfreut, Sie hier anzutreffen. Hätte ein Anliegen an Sie. Gerne, wenn ich es erfüllen kann, Mr. Heat. Bill Brown, ich habe schon von Ihren Schießkünsten gehört. Ihre Handjunge und Sie gehören zu uns, zu den Regulatoren in Arkansas. Tut mir leid, Mister, aber ich muss heute Abend noch aufbrechen. Wohin, Mr. Brown? Nach Texas, wenn ihr es so genau wissen müsst. Nach Texas? Ja. Kugeln könnt ihr nächstens auch hier pfeifen hören. Tut mir leid, Mister, aber meine Entschlüsse sind nicht zu ändern. Will nicht hoffen, dass das bloß eine Ausrede ist. Ich will nicht hoffen, dass Sie mich einen Lügner nennen wollen. Na schon, gut. Wollte bloß sagen, dass es mir verdammt leid tut. In Ordnung, Mr. Brown? Erledigt. Hallo, wer drückt sich denn da aus der Tür raus? Mr. Rosen, wenn ich nicht irre. Unser ehrwürdiger Seelenverkäufer. Verzieh dich, aber Dalli, sonst wird mir der Kaffee sauer. Halten Sie an sich, Mr. Heat, ich warne Sie. Sie mich warnen? Vor was denn? Einen wehrlosen Ehrenmann hier zu beleidigen, das passt mir nicht. Verstanden, Mr. Heat? So, passt dir nicht. Aber vielleicht meine Faust in dein grünes Maul, lause Junge. Im gleichen Augenblick war Bill Brown auf ihn losgesprungen und hat ihm einen solchen Stoß vor die Brust versetzt, dass Heath rücklings über den Stapel von Baumstämmen hinter ihm stürzte, wo er liegen blieb. Aber dann raffte er sich wieder auf und setzte auf seinen Gegner los. Ein langes Messer blitzte in seiner Faust. Aus dem Weg, Gentlemen! Den Lümmel mache ich kalt. Aus dem Weg, habe ich gesagt. Achtung, Billy! Halte ihn fest, um Gottes Willen festhalten! Aber der riesenhafte Heath hatte sich schon losgerissen. Das Messer hoch erhoben, holte er zum Stoß gegen seinen Gegner aus. Im gleichen Augenblick starrte ihm die Mündung einer Pistole entgegen, die diese unter seinem Wams hervorgerissen hatte. Ja, sieh mal an, so einer bist du. Wo habe ich denn... Verdammt, wo habe ich denn mein... Hat denn keiner eine Knarre für seinen Chef hier? Keine Bewegung, Heath. Nennst du das gleich auf gleich? Schmeiß dein Schießeisen weg und zieh dein Messer, du Feigling. Erst auf die Erde mit ihrer Klinge. Verstanden. Da liegt jemand. Und da liegt meine Pistole, Heath. So, und jetzt habe ich mein Messer. Jawohl, sehe ich. Jetzt nehmen Sie Ihres wieder auf. In Ordnung. Dann wollen wir unsere Sache jetzt austragen. Gleich auf gleich. Nein, Vater. Vater, Mr. Harper. Um Gottes Willen, er bringt ihn um. Hilft denn keiner? Harper! Hierher, sie ist ohnmächtig. Hilf mir, sie ins Haus zu tragen. Männer von Arkansas, ich beschwöre euch, bringt sie auseinander. Nichts zu machen, Leute. Das ist jetzt ehrliche Männersache. Und ehrlich muss sie ausgetragen werden. Während die Männer einen Kreis um sie bildeten, standen die beiden sich regungslos gegenüber, keinen Blick von der Waffe des Gegners lassend. Aber plötzlich ließ Heath sein Messer sinken. Kannst ruhig einstecken, Junge. Liegt mir nichts dran, hier eine fidele Kaffeetafel zu stören und unsere Versammlung. Die will ich auch nicht erst mit Blut einfärben. Aber das sage ich dir, du verdammter Drückeberger. Ich werde dich zu finden wissen. Dann gnade dir Gott, wenn du mir vor das Rohr kommst. Vorsicht, Heath, Vorsicht. Das sind gefährliche Worte vor Zeugen. Nach den Gesetzen unseres Landes seid ihr von jetzt an freiwillig für Billy Brown. Der Mann muss erst noch geboren werden, der Heath die erste Kugel anträgt. Kommt, Jungs, gehen wir zu unserer Versammlung. Damit wandte er sich zum Gehen, gefolgt von den Regulatoren, und strebte dem Versammlungsplatz zu. Eine Weile blieb Billy Brown noch stehen und starrte ihm nach. Dann schob auch er sein Messer wieder ein. Wo ist Mr. Rosen? In das Haus zurück. So. Ich nehme an, er wollte diesen verrückten Heath nicht länger reizen. Und Marion? Liegt noch ohnmächtig im Haus. Ist jemand bei ihr? Mr. Rosen. Ach so, jawohl. Damit ließ er sich auf einen Stuhl an der leer gewordenen Kaffeetafel nieder, den Kopf in die Hände gestützt. Er fuhr erst wieder auf, als Mackie Rosen ihm auf die Schulter klopfte. Ihre Hand, mein lieber Mr. Brown, ich bin Ihnen großen Dank schuldig. Sie haben sich eines Wehrlosen angenommen, wie es einem christlichen Gentleman geziemt. Das ist nicht der Rede wert. Sagen Sie mir lieber, wie es ihr geht. Ihrer Braut, meine ich. Sie ist wieder bei sich, dem Himmel sei Dank. Es würde ihr sogar wohltun, Sie vor Ihrem Abschied noch einmal zu sehen. Wenn Sie es selber so wünschen? Ausdrücklich. Und somit leben Sie wohl, Mr. Brown. Sie wollen fort? Ja, höchste Zeit. Ich kann meine Nachbargemeinden nicht im Stich lassen. Es wird mich leider wieder einige Tage kosten. Noch ein Wort, Mr. Rosen. Hüten Sie sich, diesem Heath wieder zu begegnen. Unser Herrgott wird mich auch weiterhin in seine gnädige Obhut nehmen, wie es geschrieben steht im 23. Psalm. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, nicht wahr? Aber diesen Sünder wird sein Gericht zu treffen wissen und somit noch einmal leben Sie wohl, mein Lieber. Eine gute Weile danach saßen Bill Brown und Marion bei einer Lichtung im Wald auf einem abgefallenen Baumstamm. Ich weiß jetzt erst, Billy, warum ich den ganzen Tag an dich denken musste. Nur, dass mich unser Wiedersehen so namenlos Angst kosten würde, das habe ich nicht geahnt. Um mich? Ja, um dich. Ja. Es ist ja nun alles gut gegangen, Marion. Ja, entsetzlich ist mir an, das auch nur vorzustellen. Tja, der Stern, der gute Stern steht über eurem Haus, hat dein Vater zu mir gesagt. Fast ist mir, als sollte ich selber wieder an ihn glauben. Das verstehe ich nicht, Marion. Du bist doch eine, Naja, du bist doch eine glückliche Braut. Mr. Rosen ist ein guter Mensch. Na klar, sonst könntest du ihn auch wohl gewiss nicht... Es war der innigste Wunsch meiner Mutter, als sie starb. Bill, das verstehst du doch. Ja, das verstehe ich. Wie es dann eben so geht, nicht? Ja, so ist es gegangen. Aber du hast ihn doch... Ich will mal sagen, du liebst ihn doch. Ich habe mich ja noch gar nicht bei dir bedankt, Bill. Komm, gib mir deine Hand. Hier. Bill, du hast in einer furchtbaren Gefahr geschwebt, meinetwegen. Seinetwegen, dachte ich. Das heißt, ein Unterschied ist da ja sozusagen keiner mehr. Nein, nein, lieber Gott. Was ist denn? Es schaudert mich, Bill. Das wollte ich nicht, verzeih. Bill. Bill, könntest du mich nicht einmal in deine Arme nehmen? Ganz fest. Nur ein einziges Mal. Komm. Komm her. Ja. Und mich küssen. Bill, nur ein einziges Mal. Klar kann ich das. Ach, Bill. Marion. Liebste Marion. Bill, ich bin nicht glücklich. Ich kann diesen Mann nicht lieben. Ich kann es nicht. Gott, verzeih mir die Sünde. Ich bin kein bisschen mehr unglücklich. Das heißt, Marion, ich glaube, jetzt fängt das Unglück erst richtig an. Ja. Marion, ich war schon verliebt in dich, da bin ich noch ein Junge gewesen. Aber dann war ich fort von hier, all die Zeit, und wieder hier und wieder fort. Ja. Du warst immer fort. Das war das Unglück. Tja, und dann? Dann war es hier verspielt und vertan. Ja. So ist es. Unabänderlich, Bill. Du weißt es selbst. Ja. Dann also ade, Marion. Ade. Tu mir die Liebe und führe mich jetzt dahin, wo ich hingehöre. Oh, großer Gott, Bill. Bill, wirst du mich jemals vergessen? Bis an meinen Tod nicht, Mädchen. Komm. Komm jetzt. Gegen Abend nahm Billy Brown Abschied von Mr. Roberts und seinem Onkel. Dann ritt er davon, ohne Marion noch einmal wiedergesehen zu haben. Der gute Mr. Harper ließ ihn ungern ziehen. Doch blieb ihm die Hoffnung, dass Bill über 8 Tage noch einmal des Weges kommen wollte, bevor er endgültig nach Texas ging. Auch tröstete den alten Jägersmann die Vorfreude auf die Bärenjagd. Roberts, das hätten wir. So, noch ein paar Äste über den Kerl, dass ihn die Geier nicht finden. Möchte bloß wissen, Harper, was die verrückten Köter da drüben haben. Hey, watch! Ist das ein braver Hund? Na, du bist auch gemeint, Poppy. Verrückte Bestie. Schämst du dich gar nicht? Vielleicht haben sie Witterung von unserem Pet, seiner Witwe. Asser Wurm ist schon drüben. Nichts zu sehen. Doch, da schlängelt es sich aus dem Busch. Kommt mir doch verdammt so vor, als fängt die Rothaut auch an, im Gras herumzuschnüffeln. Er winkt uns, Gentlemen. Etwas stimmt da nicht. Gehen wir einmal hin. Dieser Asabohum, oder gefiederter Pfeil, wie sein Stammesname lautete, war nach der Vernichtung seines Volkes durch die Truppen der Staaten mit seiner Squaw Alapaha in die Siedlung geflüchtet. Beide waren unter den Farmern wohl gelitten. Die Hunde beruhigten sich, als sie ihre Herren kommen sahen. Asabohum wies schweigend mit der Hand auf den Boden. Aha, da haben wir's. Eine Schweißfährte. Und was für eine. Alles voll Blut. Überall hier. Scheint mir ziemlich klar, der Fall. Bei mir nicht, Harper. Na, da ist heute früh ein Jäger hier gewesen und hat einen Hirsch angeschossen. Na, und der Hirsch? Ab in den Fluss. Schlecht geschossen, der Mann. Nicht so schlecht, wie du jetzt geschossen hast, Curtis. Hier sind nämlich die Spuren von 2 Männern. Oder ich will blind sein. Harper. Sonderbar tief eingedrückt, die Spuren. Mr. Roberts hat recht. Sehen? 2 Männer hier gewesen. Na, dann haben sie ihn eben fortgeschleppt, ihren Hirsch. Zu ihren Gäulen irgendwohin. Nicht zu Gäulen geschleppt. Fährten führen an Fluss hier. Sehen, Mr. Curtis? Ah, richtig. Das sehe ich jetzt erst. Aha. Ausgesprochen grob, die Schuhe. Waldläuferbottiche, selbstgemacht. Und hier, die anderen, Curtis? Die verkaufe ich selber in meinem Laden, die Sorte. Billy Brown hat sich noch neulich welche ausgesucht. Mein Neffe ist weit fort von hier. Klar, hab ihm ja selber noch auf Wiedersehen gesagt. Wann, Curtis? Na, gestern doch. Wollte schon düstern, 6 oder 7 Meilen von der Siedlung weg. Wir hatten es beide eilig. Na, also. Anderes Bleichgesicht, auch solche Stiefel. Welches andere, Asabo? Dritter Mann. Was für ein dritter Mann? 3 Mann hier gewesen. Nein. Nirgends eine Spur von einem dritten Mann. Dritter Mann geschleift. Toter Mann. Wo denn geschleift? Schwerer Mann, das. Einmal getragen, einmal geschleift. Mitkommen und sehen. Schleifspur am Fluss drüben. Lautlos glitt Asawohum vor den anderen her. Immer wieder blieb er dabei stehen und musterte die Büsche und Hickory-Stämme. Dann wies er schweigend auf den Boden. Schleifspur jetzt. Großer Gott im Himmel. Und wieder die beiden anderen Spuren, links und rechts. Und alles voll Blut. Es schaudert mich. Und jetzt hier, auf Sand am Ufer. Herkommen. Ich sehe. Haben sie ihn abgelegt. Da. Der Abdruck von seinem Kopf. Gott sei seiner armen Seele gnädig. Asawohum finden dieses hier. Sehen? Ein Messer? Ein Federmesser. Muss einer von den Schuften verloren haben. Gut aufbewahren, das Ding. Vielleicht kennt er seiner wieder, Curtis. Glaube ich nicht. Nagelneu, das Ding. Während die Jäger die Stelle nach weiteren Spuren absuchten, hatte sich die Rothaut entfernt. Immer zu Boden spähend, begann sie einen Kreis, um den Platz zu schlagen. Aita! Herkommen! Hier! Aufgegraben, die Erde. Da haben sie ihn eingescharrt. Hier nicht einscharren. Finden Jäger sonst eines Tages und wildes Tier. Mörder graben Erde aus und Steine und füllen ein. Wo einfüllen? In Kleider von totem Mann. Dann in Fluss. Gehen sehr gut unter dann. Darum gefiederter Pfeil ihn finden jetzt bald. Damit hatte sich Asawohum den Haarschopf hochgebunden und seine Kleider von sich geworfen. Dann sprang er kopfüber in den Fluss und war verschwunden. Na? Allmählich sollte nun eigentlich wieder auftauchen. Wäre ich bloß in meinem Laden geblieben. Es wird ihm doch nicht zugestoßen sein. Ach, da kennst du die Rothäute schlecht, Curtis. Ja, da! Da ist er schon. Da hinten. Hält sich am Ufer fest. Los, Männer, hin zu ihm! Der Fluss war ziemlich reißend und das lange Tauchen hatte den gefiederten Pfeil stark mitgenommen. Endlich lag er keuchend am Ufer. Asawohum fühlen tote Mann mit Füßen. Da oben, wo Schleifspur. Aber tief dort. Roter Mann ihn nicht sehen und Wasser sehr gewaltig. Müssen Seil machen. Ja, machen wir schon. Du ruhst dich erst mal aus, braver Ort. Alsbald hatten Harper und Roberts die zähe Rinde eines kleinen Papaobaumes abgeschält und ein Seil daraus geknüpft. Der Krämer brachte aus seiner Jagdtasche auch noch ein paar Fischhaken hervor und befestigte den stärksten davon am unteren Ende des Seils. Asawohum packte es mit der Hand, während die Jäger oben festhielten, und sprang zum zweiten Mal in den Fluss. Abermals dauerte es eine geraume Weile, bis sein glänzender Haarschopf wieder auftauchte. Der Haken hatte gut gefasst. Und die 3 Jäger begannen vorsichtig mit dem Einziehen. Gefiederter Pfeil kletterte derweil an Land, wo er sich nach Atem ringend niederkauerte. Alsbald ward ein dunkler Gegenstand unter dem Wasserspiegel sichtbar. Und dann war ein Mann zu erkennen, der mit dem Gesicht nach unten heraufgetrieben kam. Mühselig brachten sie ihn über das steile Ufer an den Strand. Als sie ihn umdrehten, war es Heat, der Anführer der Regulatoren. An der Stirn hatte er eine tiefe Wunde und sein blutiges Jagdhemd war weit aufgerissen. Die Strömung hatte die Erde darin wieder herausgeschwemmt. Über seinem Herzen klaffte der Ausschuss einer Kugel. Heat, armer Kerl, muss sich gewehrt haben bis zuletzt. Vielleicht hat er sich sogar noch einmal losgerissen, bis ihn die Kugel niederwarf. Von rückwärts. Verdammt nochmal. Dann kann es Billy nicht gewesen sein. Niemals. So wahr ein Gott lebt. Mein Neffe ist nicht der Mann, der einen anderen von hinten abschießt. Du kennst ihn doch, Roberts. Alter Freund. Alles spricht gegen deinen jungen Harper. Weiß ich, Roberts. Na, sei ruhig, Alter, nur ruhig. Sieh mal, kein geschworenes Gericht im ganzen Land würde ihn verurteilen. Wer sagt das? Weißt du doch selber. Dieser arme Kerl hier hat ihm den Tod angedroht, wenn er ihm jemals wieder begegnete. Vor Zeugen, Harper. Das nehme ich auf meinen Eid. Ich war selber dabei. Also, dann war es nach den Gesetzen unseres Landes sein gutes Recht, das ihm zuvorkam. Basta. Aber auch wenn die Kugel von hinten kam? Ganz gleich woher. Nein, da muss der Teufel die Hand im Spiel haben. Das hat er, Mr. Harper. Hier, das ist Heaths Brieftasche. Was soll denn ich mit der Brieftasche? Sie ist leer. Tut mir leid. Vor ein paar Tagen habe ich noch $500 drin gesehen, bei mir im Laden. Der wollte auf den Pferdekauf. Dich mache ich kalt, wenn du meinen Neffen einen Räuber nennst. Dich mache ich kalt. Her mit dem Messer, bist du wahnsinnig. Her damit, Harper. Wir sprechen uns noch, Curtis. Kann Sie nicht verübeln, Mr. Harper. Aber bis dahin denken Sie vielleicht daran, dass da noch die Spuren von einem zweiten Kerl sind. Was, und das soll mein Neffe geduldet haben, du verdammter Tütenkleber. Nein, Mr. Harper. Ich bin heilig überzeugt, dass er es nicht einmal mitgekriegt hat. Dein Glück, Mann. Mir völlig klar, bester Harper. Also, da schleppen Sie einen Toten. Stellt euch doch vor, Männer. Und dein Neffe blickt sich nur einmal um, nicht wahr? Hat irgendetwas gehört hinter sich oder sogar etwas gesehen und schon hat der andere die Tasche ausgeleert. Dein Wort in Gottes Ohr. Aber der Verdacht, der schändliche Verdacht... Wird sich alles klären, meine Hand drauf. Ja. Nein. Ja, was gibt's denn da oben, Mr. Roberts? Die Geier. Einer, zwei, drei. Sehen Sie. Wird Zeit, dass wir Ihnen den Toten aus den Augen bringen. Los, Curtis. Asawom, los, Äste darüber. Die Stärksten, die wir runterbringen. Dann soll der Friedensrichter seine Leute herschicken. Es währte geraume Zeit, bis ein mannshoher Hügel von Fichtengrün den Toten deckte. Dann gingen sie zu ihren Gäulen. Die Hunde begannen fröhlich zu kläffen und sie ritten davon. Einsam und zu Tode betrübt folgte ihnen Harper, seinem Pferde die Zügel lassend. Und immer größer wurde der Abstand, der ihn von seinen Freunden trennte. Gefiederter Pfeil blieb allein zurück. Erst als der Lärm der Hunde verhallt war, erhob er sich. Am Stiel seines Tomahawks vermerkte er mit dem Jagdmesser die genaue Länge und Breite der Fußstapfen auf dem Sand. Noch einmal prüfte er, ob nicht irgendetwas seiner Aufmerksamkeit entgangen war. Dann war er im tiefen Wald verschwunden, ohne einen Laut. 2 Tage später war Rosen von seiner vorgeblichen Predigtfahrt zurückgekehrt und hatte sich zu seinem künftigen Schwiegervater begeben, um nach Marion zu sehen. Trübe Augen und so blass? Das gilt nicht euch, Mr. Rosen. Lassen Sie das Kind. Sie trauert um ihren Jugendfreund. Billy Brown? Gott verhüte, dass ihm etwas zugestoßen ist. Eben nicht, Mr. Rosen. Aber dieser Heath ist ermordet worden. Heath? Allmächtiger. Wann denn? Wo denn? Am Tage, nachdem ihr fortgeritten seid. Wir haben den Tod aus dem Wasser gezogen. Eine Kugel durch das Herz. Ja. Habe ich es doch geahnt. Aber nicht, dass Gottes Strafgericht den Sünder so bald ereilen sollte. Und sein Mörder? Das ist ja der Jammer. Es kann kein anderer gewesen sein als Billy Brown. Ich kann das nicht mehr ertragen, Vater. Ich habe dich angefleht, einen Unschuldigen nicht Mörder zu nennen. Einen unschuldigen Mörder, habe ich gesagt. Wohlgemerkt, mein Kind. Kein Gericht im ganzen Land wird ihn verurteilen. Das wäre mir verdammt lieber. Er wäre überhaupt keiner. Die Kugel ist von hinten gekommen. Nicht seine. Billy Brown ist kein Feigling. Ich kenne ihn besser. Liebstes Kind, was wissen wir sündigen Menschen? Gott allein sieht in unser Herz. Hast du das vergessen? Nein, nichts habe ich vergessen, Mr. Rawson. Denk nur daran, mein Liebes, dass wir nun bald in unsere neue Heimat ziehen werden. Ich denke daran, Mr. Rawson. Recht so, Marion. Bis dahin wird sie alles geklärt haben. Meinen Sie, Mr. Roberts? Billy Brown kommt noch einmal hierher zurück. Ist das wahr, Dad? Warum hast du mir kein Sterbenswort davon gesagt? Er wusste wohl nicht, dass meiner Braut so viel daran liegt. Mir liegt nur daran, dass einem Schuldlosen seine Ehre wiedergegeben wird. So. Und das weißt du so genau, mein Kind? Glauben Sie, er würde uns sonst jemals wieder unter die Augen treten? Es ehrt dich, Marion, dass du von einem Mitmenschen eine so gute Meinung hast. Aber du bist noch jung. Inzwischen war es Zeit zum Abschied für Mackie Rosen geworden. Er hatte noch eine Zusammenkunft mit seinem Spießgesellen verabredet. Sie fand auf einem Hügel oberhalb der Pferdekoppeln des Müllers statt, dem die Banditen ihren nächsten Raubzug zugedacht hatten. Hast du die Kanus besorgt, Mackie? Ja, am Spring Creek. Cotty hat sie sicher versteckt und deine Gäule noch da? Komm nur mit. 100 Schritt durch den Busch davon. Lautlos wie Rothäuter auf dem Kriegspfad bahnten sich die beiden ihren Weg. Dann erblickten sie ihre Beute. Na, sind das Stuten, Mackie? Donnerwetter. Ein Vermögen, was da herumgaloppiert. Ja. Und der Hengst? Da kommt er angefegt, das liebe Tierchen. Noch ein Sack voll Dollars. Johnson, das wird das letzte Geschäft sein, das wir hier abgewickelt haben. Mal den Teufel nicht an die Wand. Ich will den Job aufgeben für immer. Ich will ein ehrlicher Mann werden. Oh, ist wohl ein bisschen spät, Mackie, was? Naja, immer noch Zeit genug. Ich werde nächstens heiraten. Oh. Gott erbarme dich des armen Mädchens. Du hältst dein Maul, ja? Sei du lieber froh, dass ich es halten kann, verstanden? Würde dir sonst doch übel bekommen, Teddy. Und dir? Dein Kerbholz möchte ich nicht haben. Geht auf keine Zaunlatte da unten. Ja. Na und deines? Wollen wir hier nicht nachmessen. Hauptsache, dass der Hase hier läuft. Dafür ist gesorgt, also ab dafür mit uns. Ein paar Tage später wanderte gefiederter Pfeil mit Alapar seiner Squaw am Ufer des Spring Creek dahin. Die liebliche Alapaa war bei den Frauen der Siedler besonders wohlgelitten, seit sie begonnen hatte, an den Betstunden des falschen Predigers teilzunehmen. Asawohum aber war dem Glauben an den großen Geist treu geblieben. Doch lebten sie einträchtig miteinander. Nach ein paar Stunden erreichten sie die halbverfallene Hütte auf dem Felsvorsprung über dem Ufer. Asawohum begann sogleich, das Fleisch des Hirschen, den er unterwegs erlegt hatte, in lange Streifen zu schneiden. Mit ihrem kleinen Tomahawk spaltete Alapaa währenddem dünne Stäbe von dem herumliegenden Holz ab, auf denen sie trocknen sollten. Alapaa wird hier hausen, bis Asawohum zu ihr zurückkehrt. Will er nicht lieber bei Alapaa bleiben? Sie wird braten und kochen für ihn, während er auf die Jagd geht. Asawohum hat dem armen, dicken Mann versprochen, seinen Brudersohn zu suchen. Mr. Harper ist ein gutes Bleichgesicht. Asawohum wird den jungen Jäger zu finden wissen, um den er sich grämt. Alapaa ist betrübt, dass Asawohum sein Freund geworden ist. Der junge Jäger ist ein böser Mann. Welche Schlange hat hier Gift in Alapahas Ohr geblasen? Mr. Rosen, er sagt, der Jäger hat den Anführer der Regulatoren umgebracht und beraubt. Der bleiche Mann mit des Bockes Bart lügt. Alapaa möge ihre Zunge hüten. Asawohum hat gesprochen. Mr. Rosen ist ein frommer Mann. Er kann nicht lügen. Alapaa lauscht seinen Worten gern, wenn er von dem guten Gott der Bleichgesichter spricht. Sie ist ein törichtes junges Weib. Sie vermag die giftigen Kröten nicht zu sehen, die diesem Lügner aus dem Mund springen. Alapaa hat gehört, was Asawohum hier gesagt hat. Gehört, ja. Sie möge darüber nachdenken, wenn Asawohum fern von ihr ist. Es wird Zeit für ihn. Hört sie den Nachtvogel schreien? Möge es kein Unheil bedeuten. Es bedeutet Gutes. Wenn er zum dritten Mal gesungen, wird Asawohum wieder bei ihr sein und mit ihm der junge Jäger, den sein Herz liebt. Alsbald werden die bösen Mäuler verstummen. Sie werden wieder aufsehen zu ihm wie einst. Damit schritt Asawohum schweigend davon und Alapaha blieb allein zurück. Es währte geraume Zeit, bis sie auch die letzten Streifen vom Wildbrett auf die Hölzer gezogen hatte. Als sie noch einmal vor die Hütte trat, war es Nacht geworden. Der Regenwind rauschte in den Wipfeln und übertönte das Brausen des Flusses zu ihren Füßen. Es war die Nacht, in der die Banditen am Werk waren. Verteufelt kalt dieser Regen. Ich bin nass bis auf die Knochen, Kotti. Wirst noch nässer werden auf unserer Bootspartie. Großartige Idee von Rosen mit den Kanus da unten. Wenn sie sich bloß nicht losreißen, der Fluss steigt und steigt. Ja, festgezurrt, wie an so einem Drahtseil. Wird ein alter Seemann wohl noch hinkriegen. Aber dann Spund, angehängt die Gäule und Strom ab mit uns. Und nirgends eine Spur von uns und die Pferdchen. Und Johnson? Wozu haben wir denn seine zwei Schimmel und die Beipferde im Schilfbruch da unten? Mit die reitet er auf die Straße, nicht? Und der Müller mit die Regulators immer hinterher auf die falsche Spur. Ja, aber wenn sie ihn einholen... Ja, das sollen sie ja. Und dann sagt er nur, was wollen sie mit meinen Rösser, Gentlemen? Alles meine. Dem sein Gesicht möchte ich sehen. Bis dahin sind wir mit unserer Ausflugsflottille längst am Mississippi. Sie brauchten nicht mehr lange zu warten und ihre Spießgesellen kamen mit ihrer Beute angaloppiert. Rasch waren die Gäule zu 4 und 4 an die Kanus geleint, während Johnson die anderen Pferde für das Täuschungsmanöver holte. Er ließ sie am Ufer auf der Spur der Gestohlenen auf- und niedertrampeln, bis sie auch für erfahrene Augen unleserlich war. Dann schwenkte er mit ihnen auf die Straße ein. Nicht lange danach setzten sich auch die Boote flussabwärts in Bewegung, Rosen an der Spitze. Nach ein paar Meilen gingen sie vor einer Sandbank noch einmal an Land. So, erst einmal ausruhen, die Gäule, ich auch. War ein scharfer Galopp durch die Nacht, kann ich euch erzählen. Sollte sich wohl gelohnt haben, Mickey. Ja, ja. Nur, dass uns dieser verdammte Hengst durch die Lappen gegangen ist. $100 weniger. Uns bloß nicht um unseren Hals wiehern hier. Rein verrückt sind die Besten. Keine Sorge. Ihr sucht uns niemand. Die einsamste Stelle am ganzen Spring Creek. Eine Stunde mindestens müssen Sie Ruhe haben. Ja, und dann, Mickey? Wie lange werden wir denn noch unter deinem geistlichen Schutz dahin gondeln? Ach, schätze 10 Meilen, morgen früh bin ich wieder in der Siedlung. Und dann predigen, was? Eben noch Pferde gestohlen und dann so eine nette kleine Andacht mit die Damen. Da muss ich ja lachen. Still, still, Conti. Alle ganz still jetzt. Da oben, seht ihr, da ist ein Licht. Den Teufel, dann sind wir gerade unter die alte Bruchbude gelandet. Seit Jahren kein Mensch drin. Und nun? Leise doch, leise. Bei dem Busch da oben, da kauert etwas Helles. Jetzt aufgestanden. Ein Weib. Jetzt ist sie da oben, vor dem Licht. Drin ist sie, Mackie. Wenn das nicht diese rothäutige Squaw gewesen ist, von Asawohum. Kurzer Kittel und Leggings an der Beine. Habe ich genau gesehen. Ich auch. War sie. Ja, es hat uns noch gefehlt. Na, deine Stimme, die soll sie ja wohl kennen. Von deinem ewigen Halleluja. Na, was nun, Herr Pastor? Kann uns den Hals kosten, die rote Kröte? Ja, das muss ich verhindern. Nur fragt sich bloß wie. Weiß schon. Gute alte Freundin von mir bringe ich in Ordnung. Aber nicht allein. Hier geblieben und scharf aufgepasst. Kann sein, dass dieser Asawohum hier irgendwo herumstreicht. Na, und wenn er oben ist? Dann sind sie beide längst verschwunden. Und denn? Dann heißt es für uns Ade Arkansas auf ewig. Wie eine Katze kletterte Rosen den Steilhang hinauf. Dann kollerten keine Steine mehr. Und alles blieb still. Nur das Licht schimmerte noch eine Weile durch die Büsche. Dann war es erloschen. Er braucht ziemlich lange zu seiner Ordnung da oben. Ja. Er wird dir doch nichts antun. Samthandschuhe sind nicht drin in unserem Geschäft. Mein Gott, hast du das gehört, Cotty? Da, jetzt wieder. Sie hat geschrien. Ach, werden die Eulen sein. Die ganze Zeit schon. Also ich will nichts zu tun haben mit sowas. Na, das hättest du dir vorher überlegen müssen. Pferde stehlen, ja. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Sonst wäre ich ja längst abgehauen. Mach mir bloß keine Zicken. Rate ich dir gut. Mitgehangen, mitgefangen. Da verstehen wir keinen Spaß. Gleich danach tauchte Rosen vor ihnen auf. Unter dem Arm trug er ein Bündel Hirschfleisch. So, alles in Ordnung. Hier, habe euch etwas mitgebracht. Und die da oben? Na, komm, später. Wirst du wohl erwarten können. Erstmal die Gäule angeleint und die Boote. Los, höchste Zeit. Der Morgen wollte schon kommen, als die Boote abermals anlegten. Diesmal war Rosen als letzter gefahren. Er hatte sichtlich Mühe mit dem schwankenden Boot und Cotty half ihm heraus. Sieh mal, schweißen wir ja ganz ordentlich an die Schulter da. Ja. Sieh mir nach, ob du einen Fetzen Leinwand für mich hast. Man soll ein alter Jäger ja wohl dabei haben. Damit zog er ihm den Rock ab und begann ihn zu verbinden, während der tief verstörte Spund sich abseits bei den Pferden zu schaffen machte. Dein Später, das ist ja nun wohl, Mickey. Nur raus damit. Diese rote Kerze, die... Er hat mich doch, weiß Gott, zuerst mit dem Tomahawk angesprungen. Arm kannst du wohl noch heben. Ja, muss gehen. Dann hat es sie auch gleich wieder leid getan. Und denn, Mickey? Na, dann habe ich ihr zugeredet. Wie ein Vater. Wie ein Vater. Ja. Schließlich wollte sie eines Tages ja unsere Schwester werden. Nur meine mal nicht. Und dann? Ja, allmählich wurde sie dann, wurde sie wieder ganz vernünftig. Zuletzt hat sie kein Wort mehr gesagt, also verraten wird sie uns auf keinen Fall, Cotty. Sie wird schweigen wie das Grab. Amen. Alsbald setzen sich Cotty und der Junge mit ihrer Kavalkade in Trab nach dem Mississippi. Nachdem die beiden eines der Boote versenkt und das andere in den Fluss hinausgestoßen hatten. Rosen blieb noch eine Weile zurück. Mit der gesunden Hand hielt er seinen Rock in das Wasser und ließ die Flut darüber laufen. Dann machte er sich auf den Rückmarsch in die Siedlung. Am gleichen Abend fand Billy Brown auf dem Wege dorthin in einer einsamen, verlassenen Hütte noch einmal eine Bleibe für die Nacht. In einem abseitigen Winkel stieß er auf einen Haufen alter Felle und Pferdedecken, mit denen sich ein bequemes Lager herrichten ließ. Mitten in der Nacht vernahm er plötzlich ein Stampfen und Wiehern von Gäulen vor der Hütte. 6 oder 7, die da angehalftert wurden. Doch waren es nur 2 Männer, die da laut miteinander schwatzten. Es war von Geschäften die Rede, für die der schwere Regen nur gut sei, weil er die Spuren verwische. Pferdediebe, dachte Billy Brown. Und verbarg sich tiefer unter seinen Decken. Gleich darauf kamen die beiden hereingetappt. Muss mein Feuerzeug verloren haben bei dem Ritt. Besser kein Licht hier. Man kann nie wissen. Ich höre ja auch im Dunkeln, was Sie mir noch sagen wollten. Also, die nächsten Gäule werde ich vielleicht nicht selber bei Ihnen unterstellen. Aber mein Mann ist zuverlässig. Wie soll ich wissen, dass es der Richtige ist? Er wird Sie 3-mal um einen Trunk Wasser bitten. Mhm. Auch ich, wenn ich doch selber komme. Aha. 3-mal. Gut. Dann könnt ihr Tür und Tor öffnen. Als der Regen nachließ, tappten die beiden wieder hinaus und verschwanden mit ihren Gäulen. Billy Brown waren ihre Stimmen bekannt vorgekommen. Doch konnte er sich nicht auf die Gesichter dazu besinnen. Es war schon Tag, als er vor die Hütte trat. Zum Glück hatte er sein Pferd im dichten Busch hinter der Rodung angehalftert. Er war noch nicht lange im Sattel, als sich ihm aus einer Dickung heraus der gefiederte Pfeil in den Weg stellte. Asawohum, wohin des Weges, alter Freund? Hierher. Asawohum suchen. Endlich gefunden. Und mich hast du gesucht? Hat der junge Jäger nichts gehört? Was sollte ich gehört haben? Heat ist erschlagen. Heat? Um Himmels Willen. Wo denn? Wann denn? Nachdem mein weißer Freund fortgeritten. Andern Tags. Am La Fave. Und wer hat ihn gefunden? Auf Bärenjagd. Weiße Jäger und Asawohum ihn finden. Bleichgesichter sagen, Billy Brown der Mörder. So, was sagen Sie? Spuren da. Und du, Asawohum? Verdacht schlimm, gefährlich, aber Kugel kam von hinten. Asawohum gleich besser wissen. Hier, lesen, Tomahawk. Die Kerben da. Asawohum Spuren genau messen, wie Krieger lernt. Dann schneiden in Tomahawk. Zeigen Fuß jetzt, Billy Brown. Zwei Finger breit zu lang, die Spuren, Billy Brown. Asawohum hat gesprochen. Asawohum hat wie ein Bruder an seinem Freund gehandelt. Asawohum bald noch mehr sprechen. Aber jetzt kommen mit. Sehr schnell an Spring Creek. Alapaha dort warten. Dann Mörder suchen. Suchen und finden eines. Vielleicht schon bald. Vielleicht später. Aber schweigen über Tomahawk bis dahin. Sonst Mörder gewarnt. Asawohum, du kennst sie? Großer Geist flüstern an Asawohums Ohr. Kommt Zeit, kommt auch Rat. Doch Rat für Asawohum sollte nicht kommen. Nur die Zeit kam und zeigte dem Unglücklichen ihr schrecklichstes Gesicht. Mr. Rawson, um Gottes Willen, wie sehen Sie aus? Ist Ihnen etwas zugestoßen? Sie sind ja so bleich wie der Tod. Bitte, bitte nicht erschrecken, Mario, nur ein Missgeschick. Ein wahrer Trost für mich, dass meine liebe Braut schon nach mir Ausschau gehalten hat. Ich hörte ein Pferd. Bitte, Mr. Rawson, Sie müssen sich setzen. Danke, Liebes. Es geht mir schon besser jetzt. Sie haben Schmerzen, nicht wahr? Ich sehe doch, dass Sie Schmerzen haben. Nun ja, die Diener an Gottes Wort sollten doch lieber auf dem Füllen der Eselin reiten, nicht wahr? Mein Pferd ist in der Finsternis gestürzt und schleuderte mich gegen einen Baum. Ich muss mir die Schulter verletzt haben. Warten Sie, Mr. Rawson. Ich bringe Ihnen einen Becher Whisky. Das wird Ihnen gut. Nein, nein, danke, mein gutes Kind. Du weißt ja, wie sehr ich ihn verabscheue. Robbie Wilson, was ist denn? Dein Vater da, Marion? Ja, ja. Ist er im Haus? Ja. Etwas Furchtbares ist geschehen über dem Springkrieg da drüben, in dieser alten Bude da. Ich werde den Anblick im Leben nicht vergessen. Billy Brown? Nein, nein, à la part. Ich war da hinter einem Wolf her, dabei sah ich auch in die Hütte. Da lag sie, Marion, mit ihrem eigenen Tomahawk erschlagen. À la part. Mein Gott, unsere gute à la part. Vater! Vater! Ich weiß schon, alles mit angehört. Aber jetzt Gnade Gott den Banditen, die unser Land zu einer Mördergrube machen. Wilson, haben Sie denn eine Spur gefunden? Nein. Hier, hier. Trinken Sie erst mal. Danke. Nein, keine Spur. Nichts, nur uns etwas. Dieser Teufelsregen heute Nacht hat alles weggeschwemmt. Dieser Satan von einem Menschen. Mr. Rosen, in dem seiner Haut möchte ich nicht stecken, wenn dieser räudige Hund in Asawohums Hände gerät. Ich auch nicht, Mr. Robertson. So wahr mir Gott helfe. Und, Sie haben wirklich keinerlei Spuren entdeckt, Mr. Wilson? Ja, nichts. Schrecklich. Dann wird man den Elenden wohl kaum fassen. Ach, Holz, der Teufel. Der Kuckuck, wollte ich sagen. Erst bringen Sie den Heat um, dann werden die schönsten Gold in ganz Arkansas von der Weide gestohlen und jetzt dieses arme Weib erschlagen. Holla, Tom, mein Gaul, es ist Altbursche. Vorstellen kann ich mir das eigentlich kaum, wie das zusammenhängen sollte. Also vorstellen oder nicht, das ist mir völlig Schnuppe. Aber so kann das hier nicht weitergehen. Tom, wo steckst du denn? Wo willst du hin, Vater? Die Nachbarn alarmieren, was denn sonst, Kind? Je mehr, desto besser. Und dann an den Springkrieg. Ich werde mitreiten, Mr. Roberts. Hier geblieben, Mister. Sie sind ein verwunderter Mann. Es muss gehen. Nichts da. Lass uns nochmal aus dem Sattel fliegen. Marion. Ja? Du machst Mr. Rosen einen Tee. Einen Kaffee, Marion, hörst du? Wilson. Dein Gaul, los, Junge. Naja, vielleicht haben Sie recht, Bruder Roberts. Wenn es nicht gerade der Arm mit der Zügelhand wäre. Es ist mir sehr arg. Daran zweifelt kein Mensch, Mister. Na, Zeit, dass du kommst, Kerl. Festhalten, Tom, festhalten! Feine Nase, so ein Tier, was? Mann Gottes! Sie müssen aber gehörig geblutet haben. Es hat aufgehört, Gott sei Dank. Hat sich jemand verbunden? Mich? Nein. Ich habe mir einen Lappen unter den Rock gedrückt. Ja, man muss sich zu helfen wissen. Her mit dem Steigbügel, Tom! Der Herr segne und behüte Sie, Mr. Roberts. Schon gut. Ab mit uns, Wilden. Los, Blackie, zeig, was du kannst. Lange und sorgfältig untersuchten die verstörten Nachbarn, die sich um die Leiche der unglücklichen Alapaha versammelt hatten, die Tote. Doch weder an ihr noch in der ganzen Hütte fand sich eine Spur von dem Täter. Während sie eine Decke über die Erschlagene breiteten, entfernte sich einer der Nachbarn, um die Umgebung draußen abermals abzusuchen. Hat hier jemand einen Verdacht, Leute? Durch wen diese arme Seele den Tod gefunden hat? Also niemand. Oder hat vielleicht einer von Ihnen sie zuletzt noch irgendwo gesehen? Curtis? Ja, ich, Roberts. Ich habe die beiden gestern am Nachmittag getroffen. Alapaha und den gefiederten Pfeil. Wo war das, Curtis? Auf der anderen Seite vom Spring Creek. Und? Ja. Sie lachten und scherzten miteinander. Kann ich nicht anders sagen. Vielleicht, weil Asawoom einen Hirsch geschossen hatte. Immerhin. Wer kann schon in das Herz einer Rothaut sehen? Sie wollen doch nicht behaupten, Mann. Behaupten kann ich nichts. Asawoom ist unschuldig an dem Tode seines Weibes. Dafür stehe ich mit meinem Leben. In diesem Augenblick erschien der Nachbar von draußen wieder unter der Tür. Gefolgt von Asawoom und Billy Brown. Er hatte dem Indianer schon das Schreckliche berichtet. Die Männer verließen den Raum, um sie mit der Toten allein zu lassen. Mit unbewegter Miene trat Asawoom zu ihr, hob ihr sanft die Decke vom Antlitz. Dann legte er ihr die Hand auf das Herz. Eine Weile danach begann er mit Billy Brown den Raum abzusuchen. Den Boden, die Wände, die Decke, die Feuerstelle. Aber nichts war zu entdecken. Zuletzt ließ Billy Brown ihn allein, um sich zu den Männern draußen zu begeben. Schon sein unerwartetes Erscheinen in der Hütte hatte die Nachbarn deutlich betreten gemacht. Auch jetzt taten die meisten, als kennten sie ihn kaum. Nur her mit deiner Hand, Junge. Dein alter Freund Roberts hätte es um ein Haar auch nicht glauben wollen, dass du wahr und wahrhaftig zu uns zurückkehrst. Das heißt, wollen schon. Es ist uns allen hier nicht viel anders gegangen. Übel nehmen kann ich das niemand, Gentleman. Weiß ich doch selber, wie das am La Fave für mich ausgesehen hat. Diesem verrückten Heat zuvorzukommen, war dein gutes Recht. Wäre es auch gewesen, Mr. Roberts. Bloß, dass mir hier noch ein Raubmord angehängt wird, das hätte ich mir im Leben nicht träumen lassen. Versteht niemand besser als ich, Billy Brown. Aber diese verdammte Geschichte mit dem verschwundenen Geld, die kriegt jetzt hier ein anderes Gesicht. Ich will es schwer hoffen, Mr. Curtis. Haben Sie schon einmal einen überführten Raubmörder erlebt, der sich zurückwagt? Als wäre nichts geschehen und ist dabei längste Sicherheit, was? Hat für mich schon gleich zum Himmel gestunken, dieser Verdacht. Was habe ich Ihnen damals gesagt, Curtis? Nom la fave. Kann nur sagen, dass es mir jetzt höllisch leid tut. Ich glaube nicht, dass es hier jemandem anders geht. Wenn Sie meine Hand nicht ausschlagen, Mr. Brown. Sollte mich freuen. Na, und deinen armen Onkel Harper erst, Billy. Er liegt in seinem Bau wie ein gebissener Dachs. Was, mein Onkel ist da krank? Na, vor lauter Gram um dich. Aber du solltest einmal sehen, wie er aus deiner Höhle herausgefahren kommt, wenn du davor stehst. Umso besser. Ich werde wohl nun wieder bei ihm Quartier nehmen. Eine ganze Weile kommt mir vor. Klar, Billy. Deine Aufgabe ist jetzt hier. Und nicht in dem lausigen Texas. Das ist geschworen, Mr. Roberts. Diesen reißenden Wölfen jage ich nach, bis sie auf der Decke liegen. So wahr mir Gott helfe. Und mein roter Freund. Asawoom war drinnen noch einmal an die Seite der Erschlagenen getreten. Ihre kleine Hand lag zur Faust geballt auf der Decke. Sachte bog er sie auf. Ein dunkler Hornknopf lag darin. Sorgsam verwahrte er ihn bei sich. Dann trat er zu den Männern hinaus, Alapahas kleinen Tomahawk in der Hand. Schweigend blickte er von einem zum anderen. Nichts mehr gefunden? Asawom? Asawom wird weitersuchen. Aber erst hält er Totenwache, wie es braucht bei roten Männern. Er wird zu ihr singen, bis der Nachtvogel ruft. Dann begräbt er sein Weib. Er allein. Dann macht er sich auf den Weg. Damit schritt er in die Hütte zurück. Die Männer gingen zu ihren Gäulen. Mit Bill Brown in ihrer Mitte ritten sie heimwärts. Die Vermählung Rosens mit Marion war auf seine Bitte wegen seines leidenden Zustandes aufgeschoben worden. Doch als er leidlich wiederhergestellt war, nahm er noch einmal Abschied. Bevor er in seinen neuen Stand trete, müsse er im Lande draußen noch einiges in Ordnung bringen. Es schmerzt mich, mein Liebling, dass ich dich noch einmal allein lassen muss. Du weißt, dass ich lieber bei dir geblieben wäre. Ich weiß, Mr. Rosen. Nun, es kann einige Zeit dauern, bis der liebe Gott mich zu dir zurückführt. Sie wird schnell vergehen. Mir wird sie wie eine Ewigkeit vorkommen. Damit ritt er davon. Nicht lange danach war auch Asawom plötzlich aus der Siedlung verschwunden. Nicht einmal Bill Brown wusste, wohin. Auch er war jetzt lange Tage unterwegs. Doch vergeblich forschte er Land auf und Land ab nach Spuren der Banditen. Dabei begegnete er eines Tages auf dem Heimweg dem alten Roberts im Wald. Endlich, Billy Brown! Ach, dies sieht man überhaupt nicht mehr. Ich wollte längst einmal nach dir schauen. Aber solange ich meine Marion noch bei mir habe, reut mich jede Stunde. Ja, das lässt sich denken, Mr. Roberts. Ich sehe schlechte Zeiten für die Pferdediebe kommen. Billy, unsere Regulatoren hier, einen besseren Mann konnten sie gar nicht zum Anführer wählen. Danke. Ich will es hoffen, Mr. Roberts. Ansonsten, Billy, immer noch keine Spur von diesen Mordbuben? Hier, das ist alles. Na? Immerhin. Ein Hufnagel, Bill. Woher? Am Springkrieg unter dieser Hütte da. Die Flut war abgesunken. Kaum angerostet, das Ding. Bill, das geht alles auf ein einziges Konto. Heat, Alapa, na, und die Pferderäuber. Mr. Roberts, wenn es wirklich die gleichen Lumpen waren, dann weiß der Teufel, in welchen Löchern sie geblieben sind. Vielleicht näher, als wir denken. Sag mal, dieser Jones, oder wie er sich nennt. Johnson. Ich sah dich neulich mit ihm vorbeireiten. Eine Visage wie aus einem Steckbrief. Der Mann ist harmloser, als er aussieht, Mr. Roberts. Wie du meinst. Du kennst ihn besser als ich. Bleibt also dieser verdammte Stiefel die einzige echte Spur am Lafave. Und ich damals bin der Einzige, der manchmal solche Dinge trägt. Außer unserem Prediger. Mr. Rosen? Sie wollen doch nichts sagen. Nichts, will ich sagen. Nur, dass dieser Heat die ganze Zeit schon etwas gegen meinen Schwiegersohn gehabt haben muss. Irgendetwas. Eine Witterung oder so. Mr. Roberts, ich habe mich für Ihren Schwiegersohn geschlagen. Ich bin bis heute überzeugt davon, dass es mit Recht geschah. Gott gebe es, lieber Junge. Damit wandte er seinen Gaul und nahm Abschied. Als er heimkam, sah er Marion mit einem Mann unter den Apfelbäumen auf und ab gehen. Mackie Rosen war zurückgekehrt. Nun drängte er darauf, die Hochzeit nicht länger hinauszuschieben. Roberts zögerte. Aber da Marion nichts einwandte, blieb ihm nichts übrig, als einzuwilligen. Die Vermählung wurde auf den kommenden Sonntag festgesetzt. Ein paar Tage vorher ritt Mackie Rosen dem abgelegenen Blockhaus seines Spießgesellen Cotti zu, des baldigen Gelingens seiner Pläne froh. Er hing dem schönen, sanften Mädchen auf seine Weise wirklich an. Umso mehr war es ihm ernst mit seinem Vorsatz, seine Vergangenheit von sich zu streifen, wie die Schlange ihre Haut. Asservo, sehe ich recht? Mr. Rosen sieht recht. Du bist lange fort gewesen. Asservohum suchte den Mörder seines Weibes. Armer Kerl. Tja, der ist längst über alle Berge. Asservohum über andere Berge, nicht gefunden dort. Nun also, jedenfalls freuen wir uns alle, dass du wieder da bist. Einer nicht. Wer nicht? Mörder nicht. Ich sagte doch, hier wirst du ihn nicht finden. Der blasse Mann wissen so genau. Asservohum, du warst doch immer ein kluger Bursche. Einmal nicht klug. Als Mörder unterwegs und Asservohum sein Weib allein gelassen. Was für Mörder? Am Springkrieg. Pferdediebe. Aber was? Pferdediebe? Die haben noch niemanden wirklich ein Leid getan. Diesmal getan. Doch Alapaha klüger als der gefiederte Pfeil. Sie hat ihm ein Zeichen hinterlassen. Sehr schlimm für Mörder, Mr. Rosen. Weg, was gibt's da in meinem Rock zu sehen? Weg da, Herr Rothaut, du machst mir den Gaul erscheu. Mr. Rosen ist auch weit fort gewesen. Aber nun kehrt er geschmückt heim. Wird er die liebliche Blume des Arkansas nun in seinen Wigwam führen? Das wird er, so Gott will. Auch Asservohum soll willkommen sein auf unserer Hochzeit. Asservohum wird kommen. Damit hob der Indianer grüßend die Hand und schritt davon. Eine Weile noch lauschte Rosen ihm nach. Dann drückte er seinem Pferd die Sporen in die Weichen. Ja, wie so ein glücklicher Bräutigam siehst aber nicht aus, Mackie. Wirst schon noch hören, warum. Rosen hatte seinen ausführlichen Bericht von der fatalen Begegnung mit Asservohum noch nicht beendet, als Cotti plötzlich seine Pistole herausriss und sie auf die Tür in Anschlag brachte. Auch die beiden anderen griffen nach ihren Waffen. Sachte wurde die Klinke herabgedrückt und Spund spähte vorsichtig durch den Türspalt. Dann schob er sich vollends herein. Noch so ein Gesicht wie verdorbene Buttermilch. Richtig ein spaßiger Tag ist das heute wieder. Kamel, kannst du kein Zeichen geben, Spund? Hab ich doch. Dreimal den Eulenschrei. Nichts gehört hier drin. Ich draußen auch nichts. Konnte dich ein paar Löcher in deinen Kinderball kosten. Was ist los, Spund? Der Indianer ist zurück. Freudige Neuigkeit für uns. Noch eine. Für dich, Johnson. Für mich? Du bist heute auf dem Weg zu Atkins gegangen. Ja, bin ich. Ich nämlich auch. Da sehe ich diesen Roten auf einmal vor mir. Asservohum? Mich konnte er nicht sehen. Ein Hickorybaum war zwischen uns gefallen, gerade mit der Krone. Dahinter ist er auf der Erde gehockt. Er schien da was nachzumessen, am Stiel von seinem Tomahawk. Verdammt, was habe ich gesagt? Dann war er verschwunden. Wohin? Weiß nicht. Erst einmal bin ich noch eine ganze Weile auf dem Bauch gelegen. Die kennt man ja, die Rothäute. Als die Luft rein war, habe ich nachgesehen. Und? Die Spur von einem Fuß, klar abgedrückt in der nassen Erde. Hm. Muss deine Spur gewesen sein. So. Und die hat er gemessen? Andere waren da keine, Johnson. Das reicht doch so. Den werde ich heute Nacht noch messen, leeren, den roten Schweinehund. Seine Grube werde ich ausmessen. Gut, übernimm du es, Johnson. Allerhöchste Zeit, dass ihn einer still macht. Bloß nicht mit der Kugel, Teddy. Könnte doch einer hören. Weiß man nie. Schafskopf mit Kieselstein vielleicht? Lass mal. Ich hätte schon was für den. Hier. Ein Bogen von die Indianers. Macht bloß ein bisschen zupp. Hört kein Mensch. Nee, das ist mir nicht sicher genug. Das ist ja wie der Tod. Könnte dir was erzählen von... Vorsicht, Mann! Ja, nicht anlangen, die Spitze. Ein Kratzer bloß an der Hand und du hast einen Löffel weggelegt. So ein Gift ist da in. Aha, so umgeht die Mühle. Von solche Dinger in der Siedlung, da weiß keine Menschenseele von. Lass den Kadaver mal ruhig finden. Findet keiner, wenn Johnson gearbeitet hat. Wenn aber doch. Richtig ein nettes Ratespiel gibt es dann. Sehe ich ordentlich vor mir, ein Indianerpfeil im Balk. Kann bloß eine andere Rothaut gewesen sein. Damit war Asawohums Schicksal besiegelt. Denn von der Jagd her kannte Johnson den einsamen Platz genau, wo der gefiederte Pfeil zuweilen eine Nacht am Feuer verbrachte. Um diese Zeit erschien Bill Brown bei dem Farmer Atkins. Sein Haus war das entlegenste der Siedlung, fast schon am Fuße des Hügels, auf dem die Regulatoren ihre Zusammenkünfte abzuhalten pflegten. In Bills Begleitung befand sich Robbie Wilson, der sich wie die meisten jüngeren Siedler inzwischen den Regulatoren angeschlossen hatte. Nachbar Atkins, ich komme mit einer Bitte von meinem alten Freund Roberts zu Ihnen. Einem Brautvater schlägt man keine ab. Ihre Frau und ihre Pflegetochter Ellen, könnten die sich wohl ein paar Tage bei Roberts einquartieren? Ja. Er braucht zu diesem Fest braucht er noch ein paar Weiberhände mehr. Sollen doch gleich satteln, die zwei. Plötzlich wusste Bill Brown, woher er diese Stimme kannte. Sie gehörte einem der beiden Unbekannten, die er in jener finsteren Hütte damals unfreiwillig belauscht hatte. Das war endlich eine neue Spur. Vielleicht führte sie sogar zu den Schurken, die sich bis dahin jedem Zugriff entzogen hatten. Unbemerkt von Atkins legte er den Finger an die Lippen. Robbie Wilson verstand ihn sofort. Mr. Atkins, hätten Sie wohl auch für uns noch ein Plätzchen unter Ihrem Dach? Scheint mir, dass ein Wetter heraufzieht. Eigentlich nichts zu befürchten. Ich kenne mich da aus. Ja, in jedem Fall sparen wir uns morgen früh ein Stück Weg. Ach so. Wieder einmal Versammlung da oben? Sind die Regulatoren hinter jemand her? Zeit wird es allmählich. Nichts für ungut, Mr. Atkins, aber Verschwiegenheit ist ein Gesetz bei uns. Verstehe, Bill Brown. Geht ja wohl auch nicht anders. Nein. Ja, ja. Viel Platz habe ich eigentlich nicht. Ziemlich eng bei mir, Gentlemen. Doch, wir sind auch mit dem Fußboden zufrieden. Na schön. Wenn Sie unter dem Dach Vorlieb nehmen wollen, muss es mir recht sein. Es war Atkins alles andere als recht. Aber eine Bitte um Nachtquartier wagte er bei dem Freund nachbarlichen Brauch der Zeit nicht abzuschlagen. Es konnte Verdacht erregen. Er hatte allen Grund, ihn zu vermeiden. Die Pferdediebe, auch aus den angrenzenden Ländern, kamen in mancher Nacht bei ihm angeritten, um ihre Beute unterzustellen. Er stand viel Angst dabei aus, aber das Geld, das er für seine Hehlerdienste einstrich, schien sie ihm jedes Mal wieder wettzumachen. Das Unwetter hatte sich verzogen, als Frau Atkins am Hause von Mr. Roberts vorgeritten kam. Auf dem anderen Pferd, auch sie im Damensattel, wie es damals schicklich war, saß ihre Pflegetochter Ellen, ein hübsches, munteres Ding. Zu beiden Seiten ihrer Tiere hingen Körbe mit allerlei Geschirr und Tischzeug für das Hochzeitsmahl. Während Vater Roberts sich mit Frau Atkins an das Auspacken machte, hatte Ellen sich zu Marion hinaufbegeben, um ihr beim Sichten der Aussteuer zu helfen. Handtücher ein Dutzend. Hast du, Ellen? Mhm. 6 grobe, 6 feine. Haben wir vorhin schon notiert. Herrliche Leinwand. Ach, Marion. Was hast du denn, Ellen? Am liebsten blieb ich bei dir. Ach. Ich mag nicht mehr nach Hause. Sei nicht undankbar, Mädchen. Sie halten dich doch wie ihr eigenes Kind. Mhm. Frau Atkins ist eine herzensgute, fromme Frau. Ja, das ist sie. Und deinen Rawson, den betet sie an. Am liebsten hätte sie ihn als Schwiegersohn gehabt. Mr. Rawson? Ist doch kein Wunder, nicht wahr? Aber dafür soll ich nun diesen Cotty heiraten. Mr. Atkins will es durchaus. Geschäftsgründe, sagt er. Pferdehandel oder so. Und ich kann niemand zwingen, Ellen. Gott sei Lob und Dank. Er brenne ich durch. Es gibt einen, der mit mir geht. Wenn es sein muss, bis ans Ende der Welt. Du kennst ihn sogar. Ich? Robbie Wilson. Gefällt er dir? Oh, der netteste Junge im ganzen Land. Du bist das liebste Herz. So, ich glaube, wir machen jetzt weiter. Also 12 Handtücher und 6... Hatten wir schon zweimal. Entschuldige. Ich weiß doch, wo du mit deinen Gedanken bist. Ich wollte, ich wäre auch schon so glücklich wie du. Das Unwetter war zurückgekehrt. Wie Johnson vermutete, hatte Asarum seinen alten Lagerplatz über dem Wildbach wieder aufgesucht. Diesmal hatte er sein Feuer früher angezündet als gewöhnlich. In seine Decke gehüllt hockte er da und starrte in die Flammen. Unaufhörlich grollte der Donner und übertönte das Brausen der Bergwasser. Lautlos, von dem rötlichen Schein des Feuers geführt, schob sich Johnson durch das mannshohe Farnkraut näher und näher an sein Opfer heran. Im vollen Saft machte es fast kein Geräusch. In der Hand hielt er den Bogen mit dem todbringenden Pfeil. Bei einem Fehlschuss, das wusste er, würde er nicht mehr dazu kommen, einen zweiten aufzulegen. Endlich war er auf Schussnähe heran. Aber noch blieb er liegen, das Gesicht in das Kraut gepresst. Er kannte die Wachsamkeit der Indianer. Als er sich endlich behutsam aufrichtete, sah er den gefiederten Pfeil immer noch reglos in der gleichen Stellung wie zuvor am Feuer hockend. Ein Stein kollerte herab. Asarum schien es nicht gehört zu haben. Die Augen hielt er jetzt geschlossen, als schliefe er. Im Rollen des letzten Donners richtete Johnson sich auf und spannte den Bogen. Entsetzt ließ er ihn sofort wieder sinken. Asarum saß nicht mehr an seinem Platz. Bevor Johnson noch nach seiner Pistole greifen konnte, traf ihn Asarums Tomahawk mit der stumpfen Seite an die Schläfe und er brach besinnungslos zu Boden. Als er wieder zu sich kam, hatte der Indianer ihn aus dem Kraut geschleppt und mit Riemen gefesselt. Der rote Panther war schneller als sein Jäger. Der rächende Geist des Erschlagenen war mit ihm. Erinnert sich der weiße Mann an das Ufer des La Fave? Ich weiß von keinem Erschlagenen. Der Jäger möge sich besinnen. Er wird Zeit genug dazu haben. Asarum hat gesprochen. Dein letztes Wort, Kerl. Wenn ich aus diesen verdammten Riemen könnte. Das Bleichgesicht möge sich keine Mühe geben. Asarum fesselte einst den gefangenen Grizzly. Also los, dann mach ein Ende mit mir. Muss nicht. Was hast du vor? Der Jäger liegt gut. Niemand kommen des Weges. Ich bin gekommen. Du. Niemand sonst kennt das Lagerfeuer des Roten Mannes. Er hat dich wohl gesehen damals, doch er hielt still. Er täuschte den weißen Mann. Niemand wird kommen an den brausenden Bach. Das wirst du schon sehen, roter Hund. Wölfe werden kommen, sehr hungrige. Aasgeier. Nimm deine verdammte Axt und lass mich den Tod des Kriegers sterben. Das Bleichgesicht kein Krieger, Mörder. Er wird in ihre Fänge blicken. Damit nahm Asarum den Bogen und den vergifteten Pfeil an sich und ließ den Gefesselten liegen, wo er lag. Es sollte noch andere Gefesselte geben in dieser Nacht. Noch einen Becher, Gentlemen. Echter Monongahela-Whisky. Naja, einen noch. Aber dann möchten wir uns unter das Dach verziehen. Es wird Sie hoffentlich nicht stören, wenn ich noch Besuch kriegen sollte. Und so spät noch, Nachbar Atkins? Pferdehändler. Auf der Durchreise mit ihren Gäulen. Mhm. Manchmal füttern sie nur bei mir, aber meistens stellen sie ein. Hab da eine Koppel am Fluss für sie. Eigentlich ein bisschen lästig in der Nacht, was? Für gutes Geld steht man gerne noch einmal auf. Aber diesmal brauchen Sie nicht erst aufzustehen. Ja doch, ich komme ja schon. Mister, hätten Sie erst einmal einen Becher Wasser für mich? Hab ich. Am besten gleich noch einen oder zwei, hören Sie? Warten Sie, ich komme gleich mit der ganzen Kelle hinaus. Muss einen riesigen Durst haben, der Mann. Aber reiten, bis die Gäule nicht mehr mitmachen. Na ja, Zeit ist auch bei denen Geld. Gute Nacht, Gentlemen. Ich werde den Mann doch gleich an die Koppel führen. Stockfinster draußen. Hast du gehört, Junge? Das war das Kennwort. Klar. Na, dann werden wir uns erst einmal die Flinte da oben bei der Tür holen. Geladen? Und ob? Der Kerl ist auf seiner Hut. Na los, unter das Bett damit, da hinten. Will, wenn wir hier nicht noch mehr finden. Ich hab schon. Ja? Hier unter der Decke. Eine Pistole, sieh dir das an. Unser kreuzbraver Nachbar Atkins. Zum Spatzenschießen. Auch unter das Bett? Andersrum, Robby. Erst einmal das Pulver von der Pfanne. In die Hand schütten. Verstanden. Und jetzt wieder hinein damit in die Haia-Popaia. Ja. Gibt allen Bord Spaß. Richtig nett von dir, dass du mich mitgenommen hast. Ja, das konnte ich ja nicht ahnen, aber zwei sind besser als einer. Könnte sein, dass der plötzlich durchdreht. Hm? Vorsicht, er kommt um das Haus. Nun aber endlich aufs Ohr, Gentlemen. Bin auch hundemüde. Und Ihr Besucher? Füttert und tränkt noch. Ist auch besser. Er sieht sie nicht. Könnte sich ihre Gesichter merken. Wieso? Er nennt sich zwar Pferdehändler aus Missouri, aber deswegen traue ich ihm noch lange nicht über den Weg. Vorsicht ist immer besser als Nachsicht, nicht wahr? Wir verstehen uns. Ja. Schöne Zügel haben Sie da an der Wand, Mr. Atkins. Ja, indianische Arbeit. Unzerreißbar, die Dinger. Sollten wir wohl gleich mal an Ihnen probieren, Nachbar Atkins. Sie, alter Spaßvogel, Sie. Es ist ernst. Ich verhafte Sie im Namen des Regulatorengerichtes. Mich verhaften? Den Spaß werde ich euch versalzen, ihr Halunken! Suchen Sie etwas da oben? Aber schon hatte sich Atkins wieder herumgeworfen. Mit einem Satz war er am Bett, riss die Pistole heraus und drückte sie auf Billy Brown ab. Aber der Hahn schnappte nur auf die leere Pfanne. Atkins wollte noch zur Tür hinaus, aber schon waren die beiden über ihm. Dann lag er mit den Zügeln von indianischer Arbeit festgebunden am Boden. Gentlemen, ich wollte euch ja nur erschrecken. Das Ding war überhaupt nicht geladen. Ach nee, ich habe das Pulver selber von der Pfanne geschüttet. Noch ein Wort, du Meuchelmörder, und du bringst keines mehr heraus. Erbarmen, meine Herren. Jeder hat einmal so einen blödsinnigen Augenblick. Wenn Sie bedenken, was für einen armen Hund wie mich auf dem Spiel stand. Das können Sie jetzt alles unserem Gericht erzählen. Mr. Brown, ich habe Weib und Kinder. Nehmen Sie den Kerl da draußen an meiner Stelle. Wels heißt er. 7 Gäule. Einer schöner als der andere. Alle für Sie. Verräter auch noch. Pfui Teufel. Wimmernd ergab sich Atkins in sein Schicksal. Gleich danach ging die Türe auf und Wells trat herein. Aber er fasste sich augenblicklich. Kleine Auseinandersetzung, was? Ich habe dem Kerl doch gleich nicht getraut. Was hat es denn gegeben? Das sehen Sie ja. Hier, das ist seine Pistole. So. Aber jetzt gehört sie mir. Hände hoch, Mann! Das wird euch teuer zu stehen kommen. Ich bin ein harmloser Handelsmann. Aber es gibt noch gerechte Richter. Die gibt es. Raten Sie mal, wo. Schnell hatte Wilson ihn am Kragen. Dann lag er neben Atkins am Boden gefesselt wie er. Bill Brown und Robbie Wilson holten das Gewehr unter dem Bett hervor und schütteten frisches Pulver auch auf die Pfanne der Pistole. Dann ließen sie sich am Tisch nieder, die Waffen griffbereit vor sich. Derweil saß Mackie Rosen, der falsche Prediger, noch immer mit Cotty in dessen Hütte. Von Unruhe getrieben, stand er von Zeit zu Zeit auf, um draußen zu lauschen. Nichts zu hören? Nein, alles still. Von Johnson keine Spur. Müsste längst hier sein mit seinem Flitzerbogen. Cotty, etwas stimmt da nicht mehr. Nee, zweimal nicht. Wieso? Na, unser Greenhorn wollte bloß einen Gaul holen, hat er gesagt. Spund, aber der wird schon kommen. Glaub ich nicht. Hat ihm nämlich verdammt nicht gepasst, dass Johnson den Indianer umlegt. Das ist doch Quatsch. Ist doch selber vor ihm gewarnt. Also hast du wohl nicht gespannt, dem seine weiße Nasenspitze auf einmal. Wie solche Zimperliese, die gleich in Ohnmacht fällt. Aha. Gesagt hat er kein Wort. Oh, wird sich hüten. Der kennt dich, Mackie Rose. So, aha. Na, dann wird er uns erst recht nicht verraten. Nee. Aber wiederkommen auch nicht. Abwarten, Cotty. Nee, hier mal nicht. Macht mir nun doch schwere Sorge, unser Johnson. In 2 Stunden bin ich wieder hier. Also abgemacht vor dem ersten Licht. Lange werde ich ja auch nicht mehr warten. Cotty hatte recht gehabt mit seinem Verdacht. Spund war auf und davon geritten auf Nimmerwiedersehen. Mitternacht war vorbei, als Wilson bei den Gefangenen in Atkins Hütte plötzlich nach der Pistole griff. Es war ihm, als hätte er ein Gesicht am Fenster gesehen. Gleich danach öffnete sich die Türe und Asawohum trat herein. In der Hand trug er den Bogen mit dem Giftpfeil. Asawohum, allerbester Freund, du bist eben zur rechten Zeit gekommen. Asawohum deswegen hier. Wie hast du denn gewusst, wo wir sind? Asawohum hat die Augen der Nachteule. Licht gesehen von Hügel weit oben. Besser nachsehen. Pferdediebe vielleicht. Nun liegen hier. Sehr gut. Asawohum auch einen gefangen. Wen hast du gefangen? Dieser Pfeil mit dem Gifte der Viper sollte Asawohum still machen. Nun liegt der Mann mit dem Bogen selber im Wald. Sehr gut gefesselt. Asawohum zu viel von ihm gewusst. Von wem? Johnson, Mörder von La Fave. Dieser Mann den Regulator erschossen. Johnson? Also doch, Vater Roberts hat ihm nie getraut. Vater auch Mr. Rosen nicht getraut. Seinem Schwiegersohn? Zweiter Mörder von La Fave. Er auch Asawohums Weib den Tod gegeben. Wer? Der falsche Prediger mit dem Barte des Bocks. Mr. Rosen, weißt du, was du da sagst, Asawohum? Wissen, ganz sicherlich. Asawohum, wenn du nicht mein Freund wärst... Asawohum seine Augen gesehen. Jetzt vor nicht lange. Augen nicht lügen. Mörderaugen. Asawohum, jetzt hüte deine Zunge. Dann muss er gar nicht hüten, die Rothaut. Zu den Pferdedieben gehört ihr Mr. Rosen allemal. Hat manches gute Geld bei mir verdient. Sie lügen, Kerl. Damit kriegen Sie Ihren Hals nicht aus der Schlinge. Ach, mit mir ist es sowieso aus. Kann bloß nicht einsehen, dass ein armer Hund wie ich allein der Dumme sein soll. Der alte Cotty da war auch immer mit von der Partie. Dein Cotty? Sie können ja selber fragen. Er wartet morgen früh in seiner Hütte auf mich. Wegen genau solcher Geschäfte wieder. Nein, nein, nein, das begreife wer will. Ein solcher Mann niemals, niemals, Asawohum, niemals. Die Kerben in Asawohums Tomahawk haben nicht gelogen. Die Kerben, die Spuren im Sand, ich weiß, ich weiß. Asawohum, Mr. Rosen hält morgen Hochzeit mit Marion Roberts. Er müsste der Teufel in Person sein. Asawohum auch dort. Wird dem Teufel die Blüte von Arkansas aus den Klauen reißen. Aber erst wird er anderen Teufel aus dem Wald zu Regulatoren bringen. Asawohum hat gesprochen. Damit wandte er sich schweigend zur Tür und machte sich auf den Weg. Cotty war schon in seine Blockhütte zurückgekehrt, als draußen 3-mal die Eule schrie. Gleich danach trat Mackie Rosen herein. Was ist mit Johnson, Cotty? Ja, weit und breit keine Antwort auf unser Zeichen. Ich hab mich heiser geschrien. Ja, umso schlimmer. Los, Mann, pack deinen Krempel zusammen. Wir müssen fort hier. Es geht um unseren Hals, Cotty. Fort? Wohin? In mein Haus. Atkins ist gefasst. Wer sagt das? Ich sag das. Los, komm vorwärts. Deine Flinte, dein Pulver. Verstehe ich nicht. Cotty, Ich bin an Atkins Haus gewesen. Und? Da lag er am Boden gefesselt, zwei bewaffnete Kerle, die hielten Wache. Los, los. Ich musste machen, dass sie fortkamen. Atkins. Ja, dann wird's höchste Zeit. Na eben, los, fertig, Mann. Oh, und mein alter Dyke da in der Ecke. Lass ihn schnarchen, dem Köder wird niemand was tun. Na denn, leb wohl, alter Dyke. Los, ab mit uns. In rasendem Galopp erreichten die beiden noch in der Dunkelheit das Haus von Rosen dicht über dem Fluss. Niemand hatte sie gesehen. Was nun, Mickey? Du bleibst erst mal hier, bis ich wiederkomme. Hier sucht dich keiner. Woher wiederkommen? Von Johnsons Hütte. Na, vielleicht hat er nur etwas abgekriegt von diesem roten Satan und hat sich dorthin geschleppt. Nun, wenn diese Nachtmütze von Atkins geschwatzt hat. Ach, dann bleibt uns immer noch dieser Weg. Ein Gang in die Erde, nur guck einer an. Ja, richtig, ja. So ein unterirdischer Gang. Ja, er geht bis an den Fluss. Wenn alle Stränge reißen, dann sind wir mit dem Kanu dort, noch ehe einer weiß, wo wir geblieben sind. Na, und dein Fräulein Braut, du Hochzeiter, du... Ja, das wird sich finden, ich gebe nicht auf. Bis zu allerletzt. Na, dann werde ich mich erstmal aufs Ohr legen, bis du wiederkommst. Na, hier nicht, oben, unterm Dach. Kein Mensch darf dich sehen, bevor ich wieder zurück bin. Kapiert? In Ordnung. Will Brown und Robbie Wilson hatten beschlossen, in der Frühe zunächst mit den Regulatoren Cottys Hütte zu umstellen. War eher dingfest gemacht, dann wollte Bill in die Siedlung hinunter, um Rosen noch vor der Hochzeit auf Ehre und Gewissen zur Rede zu stellen. Es ging schon gegen Morgen, als Asa Wohum den Gefangenen Johnson hereinbrachte und zu den beiden anderen am Boden gesellte. Zu Bill Browns wachsender Ungeduld erschienen die ersten Trupps der Regulatoren erst ziemlich spät vor dem Haus. Drei von ihnen übernahmen die Wache, während Bill und Robbie mit den anderen zu Cottys Hütte aufbrachen. Kaum waren sie verschwunden, als Asa Wohum sich auf den Weg in die Siedlung machte, so schnell in die Füße trugen. Um diese Zeit, zur unerwartet früher Stunde, kam Mr. Harper bei Roberts Haus vorgeritten. Er wollte ein paar Truthähne abgeben, die er in der Morgendämmerung geschossen hatte. Allein, liebe Frau Atkins, im Hochzeitshaus? Ich danke Gott dafür, Nachbar Harper. Ich muss endlich einmal ein paar Stunden für mich haben. Und die liebe kleine Braut? Fortgeritten, mit Vater Roberts und meiner Pflegetochter. Mr. Harper, ich meinte nämlich, und auch Mr. Roberts bestand darauf, dass Marion ihr neues Heim doch wenigstens einmal gesehen haben muss. Sie ist ja noch nie dort gewesen. Sind Sie schon lange fort? Oh, vor einer Viertelstunde etwa, Mr. Harper. Ja, dann werde ich Sie ja noch antreffen. Damit wandte er sein Pferd und ritt den anderen nach. In ihren Sessel gelehnt, griff Frau Atkins nach dem Erbauungsbuch auf dem Tisch vor ihr und schlug es auf. Nicht lange, so war sie darüber eingenickt. Sie fuhr erst wieder auf, als Asa Wohum plötzlich vor ihr stand. Suchst du jemand? Rothaut. Asa Wohum sucht den blassen Mann. Es ist niemand im Haus. Mr. Rosen auch nicht. Asa Wohum schon finden. Nein, dahinter dem Schrank auch nicht. Hast du nicht gehört, was ich dir sage? Alles still im Hause der Braut. Hat der Mörder die liebliche Blume schon zertreten? Was redest du da? Du bist krank, Rothaut. Ich seh's dir ja an. Du redest irre. Nicht irre. Mr. Rosen Mörder. Himmlischer Heiland, ich flehe dich an. Komm zu dir. Hier, diesen Knopf hat Asa Wohum in der Hand der erschlagenen Alapaha gefunden. Knopf von Mr. Rosens Rock. Asa Wohum wissen, so wahr der Mörder sterben wird, von seiner Hand. Das kann nicht wahr sein, Rothaut. Mörder selber fragen, Frau. Mr. Rosen vor der Türe. Das werde ich. Im Nu war Asa Wohum hinter dem Bett in der Ecke verschwunden. Rosen hatte ihn nicht mehr gesehen, als er eintrat. Der dunkle Moskitoschleier verbarg ihn seinen Blick. Ist Mario nicht hier, Frau Atkins? Nein. Sie ist mit Mr. Roberts zu ihrem Haus geritten. Na, so besser. Mr. Rosen, eine einzige Frage. Die werden Sie einer alten, schwachen Frau nicht verübeln. Ah? Mr. Rosen, die Leute nennen Sie... Ah? Mal raus mit der Sprache. Nennen Sie einen Mörder. Mich? Wer hat Ihnen denn das eingeblasen? Sie vergessen, wen Sie vor sich haben. Einen Diener des Herrn, Frau Atkins. Um Himmels Willen, rühren Sie den Knopf nicht an. Was soll denn das heißen? Das Ding gehört mir. Im gleichen Augenblick fuhr Asawurm hinter dem Bett in die Höhe. Die Büchse im Anschlag. Einen Schritt, du Hund von einem Mörder, und du bist des Todes. Nein, nein, nicht hier. Damit drückte sie den Lauf der Waffe in die Höhe. Mit einem Satz war Rosen draußen bei seinem Pferd und raste davon. Asawurm stürzte ihm nach, um sich draußen auf das Pferd von Frau Atkins zu schwingen. Aber er kam mit dem Damensattel nicht zurecht. Zweimal rutschte er ab. Dann riss er ihn herunter, schwang sich auf das nackte Pferd und preschte hinter Rosen drein. Um diese Zeit waren Marion und Ellen unter die Tür von Rosens Haus getreten. Mr. Roberts war draußen vor der Einzäunung geblieben, als er seinen Freund Harper heranreiten sah. Was ist denn, Ellen? Du bist blass wie der Tod. Könnte ich dich auch fragen. Hast du das unter dem Dach gesehen? Nein, nein, ich habe nichts gesehen. Es war, als funkelten ein paar Augen in der Luke da oben. Du hast dich getäuscht, Ellen. So? Warum zitterst du dann an allen Gliedern? Ellen, ich will nicht in dieses Haus. Ich kann es nicht, Gott verzeih mir. Ich werde niemals die Frau dieses Mannes. Noch bin ich es nicht. Dem Himmel sei Dank. Um Gottes Willen, da kommt er angerast. Ohne sich um die beiden Männer zu kümmern, sprang er aus dem Sattel, schob die beiden Mädchen vor sich in das Haus und warf die schweren eisernen Riegel vor die Tür. Roberts und Harper hatten sich inzwischen gefasst und kamen an die Tür gesprungen. Aufgemacht! Sofort aufmachen! Was soll das heißen? Sind Sie wahnsinnig, Rosen? Aber die Tür aus schweren Eisenbohlen bewegte sich nicht einmal. Zugleich schob sich die Mündung eines Gewehres durch eine der schmalen Schießscharten, die in regelmäßigen Abständen überall aus den Wänden des Hauses klafften. Zurück da! Oder es wird geschossen! Ich habe Sie gefragt, was das heißen soll. Das soll heißen, dass die Regulatoren uns ans Leben wollen. Die Regulatoren? Ich habe es doch gewusst, du verdammter Heuchler. Aber dann hast du noch mehr auf dem Gewissen als Pferde stehlen. So wahr mir Gott helfe. Vater Roberts, es wird sich alles aufklären. Es ist ein scheußlicher Irrtum. Ich bin nicht dein Vater, du Ausgeburt der Hölle. Heraus mit den Kindern! Dann kannst du laufen, soweit ich die Erde noch tragen will. Zu spät, Mr. Roberts. Die Regulatoren sind uns dicht auf den Fersen. Und dann, Kerl? Verhandeln. Tut mir leid, dass wir die Mädchen so lange hier behalten müssen. Rosen, das sage ich dir. Wenn den Kindern noch nur ein Haar gekrümmt wird, dann reißen wir dein Fleisch stückweise von den Knochen. Aber Rosen gab keine Antwort. Als er begann, hinter seinem Gewehr nach Gotti zu schreien, hielten die Männer vor der Tür es für geraten, sich aus der Schusslinie zu begeben. In diesem Augenblick kam Asawurm herangerast, die Fäuste in die Mähne des Gaules gekrallt. Noch im Abspringen riss er die Flinte vom Buckel. Zugleich feuerte Rosen aus der Scharte und er stürzte zusammen. Aber die Kugel hatte ihn nur an der Schulter gestreift und schon war er hinter einem Baumstamm in Deckung. Zugleich war drinnen Cotty vom Dachboden heruntergerumpelt und an eine der Schießscharten gefahren. Achtung, Achtung, na, die Rothaut hinter dem Baum. Nun, du, dich werde ich kriechen lernen. Das ist vorbei. Hier mit den anderen Büchsen. Schnell, schnell, schnell, Vicky. Mr. Rosen, bitte, bitte geben Sie mich meinem Vater zurück. Auf den Knien flehe ich Sie an, wenn ich Ihnen jemals etwas bedeutet habe. Mehr als alles in der Welt. Du bist mein, du bleibst es, Marion. Nein, Mr. Rosen, nicht mehr. Marion, es wird sich alles aufklären. Bis dahin müsst ihr unsere Schutzengel bleiben. Mein Vater tut euch doch nichts zuleide. Diese Regulatoren werden uns umbringen, ehe wir noch ein Wort herausgebracht haben, Marion. Du lügst, wie du immer gelogen hast. Ich will weg von hier. Ich habe euch nichts getan. Dann Schluss jetzt mit dem Ballgeflüster. Los, die Pfoten weg von der Flinte. Weg du mit deinen Dreckspfoten. Du wirst dich schon gewöhnen, Schatz. In diesem Augenblick, Brown und Wilson an der Spitze, kamen die Regulatoren herangaloppiert. Sie hatten das Nest leer gefunden und noch auf der Hinterhand kehrt gemacht. Die Regulatoren! Cotty, komm los! Schieß, was rausgeht! Zu weit! Die Hunde trauen sich da nicht ran! Nur näher kommen lassen! Nur näher! Die Regulatoren wussten, warum sie sich nicht sinnlos dem Feuer aussetzten. Die Schützen hinter den schmalen Luken waren für sie kaum zu erreichen. Außerdem stammte das Haus noch aus der Zeit der Indianerkriege. Uneinnehmbar wie eine Festung. Bis auf eine allenfalls verwundbare Stelle. Durch ein Absinken der Erde nach einem Hochwasser hatte sich unter den Dielen des Fußbodens etwas wie ein schmaler Einschlupf gebildet. Auch Rosen war er nicht bekannt. Nur ein paar Waschbären, die manchmal dort unterkrochen. Allenfalls wäre mit Brandlegung von außen etwas auszurichten gewesen. Aber das gefährdete die Mädchen so sicher wie der sofortige Sturmlauf, den Brown und Wilson vorschlugen. So wurde einstweilen nur ein Ring von gedeckten Posten um das Haus gezogen, der jedes Entweichen bei Tageslicht verhinderte. Inzwischen war es Ellen gelungen, sich an eine der Schießscharten zu machen. Während Rosen und Cotty nach draußen beobachteten, begann sie laut nach Robbie Wilson zu rufen. Schau jetzt aber Schluss mit den Zecken, Mackie. Strecke her! Pass du scharf auf! Ich bitte die beiden Biester an die Bettpfosten. Das ist doch kein Leben hier mit die Weiber. Nicht knebeln, Cotty. Nur wenn sie ihre Mäule halten. Nicht lange danach kauerten die beiden Mädchen mit den Händen an die Bettpfosten gefesselt am Boden. Dann bezog auch Cotty wieder seinen Posten. Nichts rührt sich bei den Brüdern da drüben. Ja, die werden die Nacht abwarten mit ihren Schützen rundherum. So schlau sind die allemal. Na, wir auch. Wenn ich bloß wüsste, wo diese verdammte Rothaut geblieben ist. Ja, ich auch. Erst kriecht er da rum wie eine Schlange und dann ist er nicht mehr zu sehen. Cotty, ich werde mal durch den Gang an den Flussen nach dem Kanu schauen. Werden wir vielleicht schneller brauchen, als du denkst. Also, pass nur scharf auf hier. Damit verschwand er in der Tiefe. Cotty stapfte derweil mit der Büchse in der Hand von Luke zu Luke. Zuweilen legte er sie an, dann zog er sie wieder ein. Marion, ich habe eine Hand fast frei. Jetzt, Marion. Oh, kannst du mir nicht auch helfen? Marion, du hast eine Pistole auf dem Stuhl. Achte auf den Kerl. Hab sie schon unterm Rock. Also wenn ihr weiter schnattert da hinten, da gibt es einen Knebel zwischen die Zähne. Ein bisschen beten wird man da noch dürfen, Mr. Cotty. Du hast wohl nicht gehört, was ich gesagt habe. Mr. Cotty, könnten Sie wohl einmal sehen, ob Robbie Wilson noch draußen ist? Wenn ich den Kerl sehe, dann blase ich ihm das Licht aus. Halt, warte mal. War das nicht sein dämlicher Hut? Jetzt schieße ich ihn tot. Um Gottes Willen nicht, Ellen. Kann ja auch nicht, zittere viel zu sehr. Du, Ellen, da unter mir bewegt sich was, als wenn ein Brett sich bewegte. Hä? Jetzt wieder. Rück zur Seite. Noch ein bisschen. Ja. Marion, das sind die Unsern. Vorsicht, er kommt zurück. Alles in Ordnung hier? Einstweilen, Mackie. Das wurde auch, Cotty. Im Gang liegen ein paar Bündel mit Proviant. Geh mal los und schlepp sie ins Boot. Ist auch besser, du siehst dich gleich mal ein bisschen um da unten, ja? In Ordnung. Rosen wollte eben mit seinem Gewehr wieder an eine der Scharten, als ein Geräusch ihn herumfahren ließ. Das Brett neben Marion schob sich zur Seite und Asawohum erschien halben Leibes in der Öffnung. Er kam aber nicht schnell genug vollends heraus und schon stand Rosen mit erhobenem Kolben über ihm. Aber zugleich krachte ein Schuss und warf ihn mit zerschmetterter Schulter bewusstlos zu Boden. Diesmal hatte Ellens Hand nicht gezittert. Sie hatte eben Marion von ihren Fesseln befreit, als auch Billy Brown in der Öffnung erschien. Gerade noch recht, um sie in seinen Armen aufzufangen. Behutsam bettete er sie auf das Lager. Cotty hatte den Schuss gehört und kam durch den Gang gerannt, aber nur, um sofort wieder kehrt zu machen. Zugleich hatte Ellen die Riegel von der Tür gestoßen und Robbie Wilson an der Spitze drängten sich die Regulatoren bei der Tür herein. Billy! Asamu! Ich dachte, ich werde wahnsinnig bei der Postensteherei. Komm her, Bill, lass dich ans Herz drücken. Hey, langsam hier, erst mal ich. Billy! Vielen Dank. Ja. Diese da, andere Blume des Arkansas. Sehr gut geschossen. Um Gottes Willen, ist er tot? Das wollte ich nicht. Asawohum sagen, sehr gut geschossen. Stillen sein Blut jetzt und verbinden ganz fest. Gut. Lass diesen Teufel lieber sterben. Nicht sterben. Der blasse Mann muss leben für Asawohum. Es war noch Tag, als sich die Sieger auf Einladung des überglücklichen Mr. Roberts auf den Weg zu dem Hause begaben. Er hatte noch eine zweite anzubringen. Über 2 Wochen sollte eine Doppelhochzeit dort gefeiert werden. Asawohum hatte den noch immer bewusstlosen Rosen sorgsam in seine Decke geschlagen und auf den Galf von Frau Atkins gebunden. Er wollte ihn noch in der Nacht zu den anderen Gefangenen schaffen. Unterwegs gesellte sich Curtis zu ihnen, der bei den Schützen am Fluss Wache gehalten hatte. Was ist mit Cotty? Nachbar Curtis, wir hörten schießen. Der? Den Fluss hinunter, immer den Fluss hinunter. Der Hund. Mit dem Kanu? Ohne Kanu, Mr. Harper. Aus dem fiel er heraus. Er ist gleich untergegangen. Es gab noch eine andere Begegnung. Ein zottiger Hund kam den Reitern entgegengerannt, die Nase tief am Boden. Neben Ellens Tier hielt er inne und witterte zu ihr hinauf. Mein Gott, den kenne ich doch. Das ist der arme Dyke. Der hätte einen besseren Herrn verdient als diesen lausigen Cotty. Als der Hund Ellens Stimme hörte, legte er sich nieder und begann innig das Hinterteil zu schwenken. Da nahm sie ihn mit. Das Regulatorengericht am anderen Tag verurteilte Johnson zum Tode durch Aufhängen. Auch Atkins sollte streng bestraft werden. Doch weil er durch seine Geständnisse wesentlich zur Überführung der Banditen beigetragen hatte, ließ man Gnade vor Recht ergehen. Wells sollte den Behörden in seiner Heimat überstellt werden. Auch Rosen, den Asawoom hegte und umsorgte wie ein krankes Kind, wurde zum Tode verurteilt. Aber als man ihn an den Baum schaffen wollte, war er in dem Gewühl auf dem Hügel plötzlich verschwunden. Und mit ihm der Indianer. Endlich gewahrte Bill das Kanu, das in der Tiefe auf dem Fluss La Fave dahintrieb. Asawoom führte das Ruder und im Bug lag der gefesselte Mörder. Wir haben kein Recht an ihm, Gentlemen. Asawoom wird mit dem Mörder seines Weibes nach dem Recht seines Volkes verfahren. Seitdem haben sich in Arkansas keine Pferdediebe mehr sehen lassen.